Einen schönen guten Tag, mein Name ist Gavino Foresi und willkommen zum Rahmenblast-Podcast. Dadurch, dass ihr Rahmenblast noch nicht kennt und es so gesehen der erste Podcast ist, Rahmenblast war ein privates Projekt von mir, was ich als Webseite so gesehen gemacht, aufgebaut hatte mit Artikeln, wo ich darüber berichtet habe, was ich halt cool finde, gerade so für Leute, die eher so in die japanophile Richtung gehen, interessant ist von den Themen her und lange stand es still. Jetzt sitze ich hier mit einem guten Freund von mir, dem Patrick Schmidt, der halt entsprechend Moin Moin. Auf die Idee halt kam, dass wir halt einen Podcast daraus machen. Und das ist jetzt der neue Sinn und Zweck für Rahmenblast und deswegen herzlich willkommen. Und ich gebe mal noch kurz ab hier an meinen Kollegen und der kann auch mal noch kurz was erzählen. Genau. Ich bin hier der Podcast-Fan. Also selbst persönlich bin ich auf die gekommen, weil ich privat sehr, sehr viel Podcasts höre. Und der nette Kollege hat mich auf seine Seite verwiesen und hat mir die gezeigt und war da schwer beeindruckt, wie viel Arbeit er quasi da reingesteckt hatte. Er hat aber noch einen Sinn, einen neuen Zweck gesucht, für diese Seite zu pushen, was man draus machen kann. Und ich bin eben auf das Thema Podcast gekommen und weil ich so gerne laber, habe ich gedacht, komm, stell mir einfach mal ein Mikrofon hin und nennen es Podcast, schimpfen es Podcast. Genau. Für die japanophilen Leute können wir dann hier mal über ein paar Themen quatschen. Obwohl wir jetzt nicht ganz über japanophile Themen genau sprechen, einfach was halt ganz interessant ist. Das können auch genau mal Sachen wie zum Beispiel über den Super Nintendo oder irgendwas, worüber, wo jeder von uns durchgemacht hat oder zumindest genau viele. Und mal schauen. Ja, ich denke aber, dass wir uns quasi durch japanisch angehauchte Themen ein bisschen abgrenzen können von den anderen Podcasts. Ich meine, wir haben dann, also beziehungsweise du hast dann eher das Wissen, was vielleicht in anderen Podcasts nur oberflächlich angekratzt werden kann, da kannst du in die Tiefe gehen und so weiter. Da haben wir natürlich ordentlich Potenzial. Aber ich würde sagen, genug der Einführung. Erstmal Jubel, so, Sektgläser aufgemacht, ich meine Bier. Das erste Thema, was wir uns ausgesucht haben, war nicht ganz als erstes Thema gedacht, hat sich jetzt so ergeben. Aber es ist Metroidvania. Und zumindest bei mir war es halt ein persönlicher Favorit auf dem Podcast-Thema, weil ich liebe Metroidvanias. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich bin auch, dadurch kamen wir auf das Thema, weil wir sind beide große Fans von Metroidvania-Games. Ich finde einfach, es hat angefangen bei mir mit Super Metroid, wo ich früher für den Super Nintendo gespielt habe und hat eigentlich nie aufgehört. Da ich immer wieder neue Spiele in diesem Genre, sag ich mal, was sich irgendwie geschaffen hat. Das ist ja eigentlich kein eigenständiges Genre, ist entwickelt worden durch zwei Spiele und ja, dadurch kam diese Liebe zustande zu diesen Metroidvania-Games und dadurch kamen wir auf die Idee, einen Podcast darüber zu machen, einfach mal zu erzählen, was es so gibt für Titel, welche Themen, was das Genre ausmacht, was uns so gut daran gefällt und ich denke, da sind noch einige Sachen dabei, bei denen ihr gleicher Meinung seid, was Metroidvania ausmacht. Genau, ich würde sagen, fangen wir mal an mit der Begrifflichkeit. Also bevor wir jetzt wirklich in die Spielewelt reinspringen und die Titel nennen, hat ja schon einmal gespoilert hier mit Super Metroid. Wer hätte es gedacht bei dem Titel Metroidvania, dass Super Metroid irgendwas damit zu tun hat. Aber der Begriff ist eigentlich ganz witzig. Also es ist sehr, sehr schwer. Es gibt ja eigentlich faktisch keine Definition. Wir werden uns jetzt auch nur eine Definition zuschustern. Aber meine persönliche Auffassung ist von Metroidvania erstens, dass man auf jeden Fall diesen Exploration-Effekt hat, also dieses Erkunden, dieses freie Erkunden, 2D-Open-World, sag ich mal, also dass man nicht einen linearen Weg geht, sondern dass man sagen kann, okay, ich versuch diesen Weg zu finden, keine Ahnung, ob er Sinn macht, vielleicht lande ich auch in einer Sackgasse, das ist ein Teil. Witzigerweise hat tatsächlich der Begriff, also zumindest so wie ich ihn kenne oder wie er verbunden wird, wirklich bezogen auf Limitierung auf 2D im Prinzip. Also ich habe jetzt noch nie von einem 3D-Metroidvania in dem Sinne gehört. Also wir werden später darauf kommen, dass es nicht so ganz einfach ist und dass man das natürlich auch anwenden kann. Aber meistens bezieht es sich auf 2D-Spiele. Also das dazu. Ja, die Kachelkarte, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Also die muss einfach da sein, weil also bei mir macht ein Metroidvania-Spiel, wie du schon sagtest, die Erforschung der offenen Welt, in der man sich halt frei hin und her bewegen kann, ist halt auf jeden Fall das A und O, finde ich. Aber was, finde ich, noch ein wichtiger Faktor ist einfach, man kommt an Stellen, an Orte auf dieser Kachelkarte und kommt einfach nicht weiter und denkt, oh, was ist jetzt hinter der Tür? Man möchte unbedingt dahin. Letztendlich endet es so, dass man nachher eine Fähigkeit oder irgendwas bekommt, womit man plötzlich das erreicht. Man muss sich diese ganzen Orte im Hinterkopf behalten, muss halt einfach nur erforschen, nochmal wieder an alte Orte zurückkommt, dort weiter, kommt da mit neuen Sachen wieder woanders weiter und dieses ständige Hin und Her, das hat mir einfach super gut gefallen, weil das einfach auf die eigene Erforschung fällt. Man ist nicht strikt bei Spielen, man hat ein Missionsziel, geht da und dahin, macht das und das, sondern man selbst kann sich. Wir müssen gerade über unsere Hausbesucher meine Katzen lachen, die gerade ausrasten. Wahrscheinlich auch vor Freude vor dem Thema. Stichwort Kachelkarte, wo du es gerade erwähnt hast. Zum Beispiel diese Sackgasse ist ja ein Beispiel, aber ich weiß nicht, ob du das auch so beziehst, aber wenn man dann auf dieser Kachelkarte diesen Punkt sieht, und das bedeutet ja, da ist in diesem Raum ist ein Secret versteckt und man versucht verdammt nochmal dieses Secret zu finden und sich daran eben die Zähne auszubeißen. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man vielleicht das Secret zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekommen kann. Und das gibt immer ein bisschen auch noch den Reiz. Den Reiz dafür auf. Und Und ja. bei Kachelkarte ist natürlich wichtig die Prozentanzahl. Jeder will immer die 100% kriegen, nachher will alles aufdecken und die wird ja meistens entsprechend anhand entweder der Items, die man findet, oder entsprechend der Erforschung der Karte Genau. gerechnet. Wobei der Fakt tatsächlich dann in den meisten Nachfolgern, sage ich mal, der klassischen Metroidvania-Serien gar nicht mehr so zu tragen kommt. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass jeder Spieleentwickler sich irgendwie ein eigenes Süppchen bauen will. Man hat zwar dann ein Metroidvania, aber ändert dann ein kleines bisschen an der Formel oder nimmt irgendwas weg. Also, wie du schon gesagt hast, dieses typische Item-basierte Eröffnen von neuen Wegen ist halt ein klassisches Prinzip von Metroidvanias. Alternative Titel, Castle Royd, Castle also Royd, genau. hängt halt mit dem anderen Spiel zusammen. Es sind die Gründer von Ja. den von Und das Witzige an der ganzen Geschichte des Metroidvania ist, der erste Titel in dem Sinne, also wo man es mit verbunden hat, ist Castlevania Symphony of the Night. Super Metroid und so weiter. Also es gab vorher schon im Prinzip Metroidvania-Spiele, aber durch Igarashi, also der Erfinder von Symphony of the Night, also der Producer, ist es überhaupt zu diesem Begriff erst gekommen, was eigentlich total die Ironie ist, aber so ist es halt manchmal, davor war es halt ein ganz normales Genre, wie das ne? andere auch. Ein 2D-Action-Adventure Sci-Fi, Action, Shit, ja. RPG-Elementen noch vielleicht Ja. manchmal ein bisschen drin, obwohl die nicht zwingend sind. Bei Ne. Symphony of the Night hat ja zum Beispiel das Level-System gehabt, wo man aufleveln konnte, die ganzen Stats, die es da gab. Und Super Metroid gab es einfach nur die Objekte, die du finden Genau. konntest, und das war's. Ja, aber damit ist das so ein bisschen entstanden, da ja auch diese beiden Namen. Ja. Und ich glaube, die Fangruppe hat es halt einfach gegründet, dieses Genau. Genre. Weil man hat eindeutig, also als ich früher Symphony of the Night gespielt habe, davor war ich schon ein großer Fan, als ich weiß, ein kleiner Scheißer, der Super Ja. Metroid gespielt hat, war ich ein großer Fan davon. Später kam Symphony of the Night und es hat mir genauso gut gefallen. Auf Es jeden sind Fall. beides Titel gewesen, die ich mehrfach durchgespielt habe, immer wieder probiert habe, alles zu entdecken, alles zu finden. Ja. Und da hat man jeder, glaube ich, der die beiden Spiele gespielt hat, hat diese Parallelen plötzlich gezogen Auf jeden und Fall, daher ja. ist das dann entstanden. Genau, also bei Castlevania, also wir gehen ja später dann nochmal genau drauf aus, bei Metroid sind es eben diese farblichen Türen, die eben markieren, okay, ich kann da nur mit Raketen weiter zum Beispiel. Bei Symphony of the Night ist es halt eine magische Barriere, die auf einmal die Tür blockiert und so weiter. Du kannst nicht in den nächsten Abschnitt gehen. Genau, aber ich denke, wir können ja einfach mal mit den ersten Spielen anfangen. Ja, gerne. Ich habe hier dann klassisch mal mit der Metroid-Reihe angefangen, wobei das chronologisch eigentlich trotzdem immer noch falsch ist, aber da kommen wir dann auch nochmal später drauf zu. Wobei Metroid, der erste Teil, natürlich keine Kachelkarte hat. Das war ja das Frustrierte eigentlich an dem ersten Metroid, wer es gespielt hat. Kam ja auf dem NES raus, so. Vom Erfinder des Gameboys, der hat das Spiel gemacht. Also Gunpei Yokoi, oder ich tue mich mit japanischen Namen immer schwer. Und da gab es eben noch diese Kachelkarte nicht. Da haben eben die Fans diese Karte gezeichnet. Vielleicht ist ist dem Producer von Super Metroid ist dann auch erst dadurch gekommen, dass eben Fans zu dem Game eine Karte zeichnen mussten. Wahrscheinlich auf diesen, also man kennt ja diese Blöcke, diese typischen Matheblöcke, wo man diese Kachelblöcke hat und man zeichnet dann eine Karte. Im Prinzip kann man das eine Analogie dazu schließen, dass das vielleicht, dass, also man weiß es ja nicht, ne? Also das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber das Spiel war ja so aufgebaut. Genau, es war auf jeden Fall so aufgebaut, ja. In Form dieser Kacheln halt. Ich selbst habe es nicht gespielt früher, vor allen Dingen, es kam raus, als ich noch nicht auf der Welt war. Ja, okay, das ist natürlich eine Entschuldigung. Auf dem Nintendo habe ich dann letztendlich eher normale Sachen wie Super Mario und was man halt dort so kennt. Dieses typische Standardzeug als kleines Kind, mit dem man halt aufwächst. Richtig angefangen hat es bei mir dann mit dem Super Nintendo und deswegen kann ich da zu Metroid 1 eher weniger sagen. Ich habe es im Nachhinein natürlich gespielt gehabt, mir mal angeguckt, aber es war halt komisch, weil es war noch nicht so das Metroidvania, was man später kannte, was man erwartet hat vielleicht, wenn man gedacht hat, oh, es gibt noch ein anderes, die alten Teile, die muss ich auch mal spielen. Es war ganz nett, auf jeden Fall. Es hat die Elemente trotzdem so ein bisschen von Metroid behalten, aber es war halt noch nicht das perfekte Metroidvania. Stimme ich dir zu? Wenn man das Datum sieht, 1986, da bin ich geboren worden, genau. Also ich habe es auch nicht gespielt, den ersten Teil. Zumindest nicht, als es rauskam, logischerweise. Aber was das... Ich habe es später nachgeholt. Es hat mir aber... ich habe es aber erst nach Super Metroid gespielt. Und klassischerweise hat es mir dann nicht mehr so viel Spaß bereitet. Einfach weil man von Super Metroid dann auch verwöhnt ist. Allerdings habe ich es dann später durchgespielt als Remake. Also Zero Mission war ja dann ein Remake des ersten Metroid. Da habe ich es durchgespielt. Es hatte aber schon Story. Also für so ein frühes Spiel hat es schon eine interessante Story gehabt. Wobei man die eben auch nur dem Handbuch entnehmen konnte. Ist auch gar nicht so wichtig. Also es geht halt um den Planeten SR388, wo eine unbekannte Lebensform entdeckt wurde. Eben diese Metroids. Und die Space Pirates, das ist eben so eine andere Rasse, die da existieren, die wollen eben diese neue Lebensform als Waffe benutzen. Und Samus Aran, wo man zu dem Zeitpunkt noch nichts drüber weiß, man hat sie, das kann ich ja jetzt sagen, aber man hat die Person eben auch nur in dem Mega-Anzug gesehen. Und da ging eigentlich faktisch davon auf, dass das ist ein Kerl. Man zockt hier als... Das war der Kindheits-Mindfuck-Moment schlechthin. Also das war wirklich, als ich das erste Mal bei Super Metroid kaputt gegangen bin und abgedacht, Moment mal, die hat lange Haare, das ist eine Frau. Und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Das hat einen total weggehauen. Als man dann natürlich noch erfahren hat, was man bezüglich der Schnelligkeit am Ende, dass man halt die Figur entsprechend noch sieht, wenn man es durchspielt, hat man das natürlich direkt angestrebt, das Ziel. Story kennt jeder, die grundlegende Story. Ich sag mal, sie ist jetzt nicht umwerfend, aber sie ist halt ganz normal für die Zeit. Wenn man bedenkt, andere Spiele, da hast du angefangen zu spielen, du wusstest gar nicht, um was es geht. Generell hat man sich früher das Spiel nur beigebracht, indem man das Handbuch studiert hat. Auf jeden Fall, oder man hat es probiert. Und Story war nicht so groß geschrieben. Viele Spiele waren halt darauf ausgelegt, dass sie einfach nur Spaß machen. Und aber was ich interessant fand, dass es natürlich schon die ganzen Sachen gab, wie Morphball, Ice Beam, High Jump Boots und so weiter. Und das macht ja das auch aus, wo man gesehen hat, okay, man braucht diese ganzen Objekte, Sachen, Upgrades, um irgendwo weiterzukommen. Daher war der grundlegende Kern von Metroidvania schon gegeben, mit der Erforschung, der war da entsprechend schon drin. Nur die Umsetzung war halt noch nicht so grandios, sagen wir es mal so. Ja, muss man ja faktisch sagen. Also, obwohl ganz kurz noch zu der Zeit, glaube ich, wenn ich es zu der Zeit gespielt hätte, da war man ja ein anderes Niveau von Spielen. Auf jeden Fall. Ich glaube, da war man trotzdem, das war umwerfend. Das wäre ein Mindfuck gewesen. Also auf jeden Fall, dass man in einem Spiel wirklich faktisch was erkundet, eine Welt. Und wenn man sich ja wirklich in das Jahr 1986 zurückbeamt, sozusagen, wenn man sich jetzt nicht diese Karte gezeichnet hätte, es käme ja eigentlich jemand vor wie eine unendliche Spielwelt. Man hat hier dieses kleine Modul, steckt es rein und denkt, oh mein Gott, dieses Spiel ist quasi endlos, so viele Welten, wo ich entdecken kann. Das war ja dann durch diesen Exploration-Faktor auch einfach nochmal einen Kick. Ich meine, jeder kennt Super Mario, das war dann der Showdown quasi, der Einstieg für die Jump'n'Runs. Für den Mainstream und Metroid hat eben in dem Sci-Fi-Bereich so eine unglaubliche Atmosphäre geschaffen. Eben egal, wie Grütze es heute aussieht, aber diese Atmosphäre, die man da gefühlt hat, später auch bei Super Metroid, ich meine, wenn man das heute vergleicht, logischerweise mit der Grafik, Entschuldigung, aber damals dachte man wirklich, wow, ich bin in dieser Welt drin, ich kann förmlich spüren, wie der Regen über Sebes, also dem Planeten, da runter kommt und ich bin hier in dieser Person drin. Es war schon atemberaubend, also was da geschaffen wurde. Springen wir mal kurz zum Gameboy-Teil. Hast du den Gameboy-Teil gespielt? Leider nicht. Den Remake, jetzt gibt's Schley. den habe ich leider nicht gespielt. Der war, ich muss es unbedingt nachholen. Also zum Gameboy-Teil, dann muss ich hier wieder eingreifen, weil der Gameboy-Teil habe ich natürlich auch gespielt. Weil es war 1991. Ich glaube, ich habe 93 oder 94 habe ich meinen ersten Gameboy bekommen zu Weihnachten. Und neben Tetris, eins der Spiele war Metroid 2. Und ich habe es damals nicht durchgepackt, weil es war irgendwie zu verwirrend. Komischerweise, heute total gar nicht nachvollziehbar. Ich glaube, ich bin mit den wenigen Farben in so einer Umgebung nicht klargekommen, keine Ahnung. Ich kann das nicht erklären. Auf jeden Fall ist es am wenigsten Metroidvania. Von der Hinsicht, dass es eigentlich ein brutal geradliniges Spiel ist. Das hängt auch damit zusammen, dass man zum Beispiel erst in einen anderen Bereich kommt, wenn man alle Metroids in einem Bereich getötet hat. Also das ist ein ganz komisches Prinzip. Also oben, glaube ich, wird nochmal eine Zahl, ich hoffe, mein Gedächtnis spielt mir jetzt keinen Streich, aber oben wird eine Zahl eingeblendet, zum Beispiel 5, und man weiß, okay, in dieser Location gibt es noch 5 Metroids, die ich töten muss, und dann erst kann man weiterziehen. Also doch keine... Nicht hundertprozentig in Metroidvania. Es gab allerdings auch Bereiche, die man natürlich dann erst durch einen neuen Anzug oder so begehen konnte. Solche Sachen gab es schon. Was aber auf jeden Fall, was den zweiten Teil eben zu was Besonderem macht, ist, es ist bis heute der einzige Teil, wo wirklich alle Metroid-Transformationen vorkommen. Also man kennt ja dieses klassische Metroid. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Namen sind. Ich glaube, der klassische Metroid ist tatsächlich Alpha, aber es gibt dann noch Gamma, Zeta und Omega. Und Omega ist ja diese Königin. Und man muss alle Metroid-Formen quasi in diesem Teil besiegen. Und das ist schon spektakulär, weil vor allem die Omega-Form natürlich auch abgefuckt ist. Also von der Hinsicht war das schon relativ toll. Momentan ist ein Fan-Remake in der Mache, die das Ganze mit der vergleichbaren Zero-Mission-Engine, sage ich mal, das Ganze versucht neu aufzubauen. Ich hoffe, es schafft es ans Tageslicht. Würde gern Metroid 2 nochmal in einem grafischen Update mit Farben und der ganzen Atmosphäre und einem tollen Sound erleben. Das wäre schon super. Also kann man nur empfehlen. Aber ich denke, wir springen am besten zum Teil 3, zu dem ersten echten Metroidvania. Und der kam 1994 für das Super Nintendo raus. Und da hat sich Yoshi Sakamoto hat sich da verewigt quasi als Producer. Und das war natürlich dann der Boom. Um, Hast du irgendeine Anekdote zu Super Metroid oder bist du einfach nur ins Geschäft gerannt, hast jetzt gekauft oder wie bist du zu Super Metroid an sich gekommen? Also ich bin generell an die Konsolen und an die Spiele bin ich immer durch meinen Vater oder meinen Onkel gekommen, weil die nämlich beide absolute Zocker waren. Und ich weiß noch, mein Onkel hatte als allererstes Super Metroid und ich bin mit meinem Vater fast, ich weiß nicht, jedes Wochenende, wo Zeit war, entsprechend zu dem gegangen. Wir haben mit dem zusammen zu dritt hingehuckt und es versucht durchzuspielen, alles zu sammeln, alles zu machen. Bis er später es entsprechend durch hatte, dann wurde es mir ausgeliehen und habe ich mich entsprechend dran gewagt. Und ja, so kam ich zu Super Metroid. Wie war das bei dir? Bei mir war es eine ganz interessante Geschichte, weil ich war damals mit meinem besten Freund unterwegs in einer klassischen Videothek und er wollte sich ein neues Super Nintendo-Spiel kaufen und er hatte eine engere Auswahl geschlossen. Einmal, das eine war das Star Wars Spiel, so richtig gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil es war für das Super Nintendo. Aber als Kinder waren wir beeindruckt von, oh, da ist ein Laserschwert. Ich kann als Luke spielen. Und eben Metroid. Und ich habe meinen Freund quasi dazu gezwungen, Super Metroid zu kaufen. Aber ich wusste nicht, was Super Metroid ist, sondern einfach nur vom Cover. Ich habe gesagt, guck mal, diese fucking Monster hinten auf dem Backcover. Das eine war ja Crate, glaube ich, was hinten drauf war. Dieses komische Vieh, was aus dem Bauchnabel diese Hand Na, hat. der Grüne Ja, da. das ist einfach ein sehr gutes Charakterdesign. Und ich habe es ihm aufgezwungen. Er war im ersten Moment wirklich richtig enttäuscht. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil er quasi, ich weiß nicht, 120 Mark oder so ausgegeben hat für das Spiel. Aber es war halt eine Big Box mit Spieleberater und so. Und er dankt mir halt noch heute dafür, dass ich ihm damals gesagt habe, dass er nicht dieses, also es ist ja kein crappy Star Wars Spiel, aber es ist halt was ganz anderes. Wenn ich fragen darf, wie alt warst du da? Circa weißt du das noch? Ich war nicht alt genug, um Mortal Kombat zu spielen, weil das war nämlich in der Videothek. Wir haben die ganze Zeit getuscht. Komm, holen wir uns Mortal Kombat. Ich glaube, ich war 12. 12. Ja, gut. Ja, das war mein Alter. Dürfte ungefähr auch so bei mir dann Genau, hinkommen. und grafisch und mit den Power-Ups hat es natürlich dann aufgedreht. Also, und dann gab es anstatt die Bomb, gab es dann die Powerbomb. Es gab den Warrior Suit, Grappling Beam, X-Ray Scope. Ich lese nicht ab. Nee, aber man wurde quasi förmlich erschlagen im Spielen. Das war ja auch das Spektakuläre. An jeder Ecke gab es auf jeden Fall irgendwas Neues, was einen so geflasht hat als Feature. Den Spider-Ball habe ich jetzt hier nicht notiert, aber das, wie man spinnenartig quasi an der Wand in dem Morphing-Zustand umher krabbeln konnte. Es war einfach ein bombastisches Spiel. Also. Ich fand halt gerade die Suits fand ich ziemlich cool, vor allen Dingen wenn du am Anfang Ja, die ja. Powerbomb in diesen einen Durchgang bei was Maridia oder wie der nochmal der Es war Ort Ma ist. es, Maria oder Norfair, eins von beiden, aber ich glaube, es war Maridia. Genau, also dort zu dem Ingang dorthin, da muss man mit der Powerbomb das Ding wegsprengen. Das Oh, war erstens mal der geilste das Moment war ein überhaupt. Hammer-Moment. Und das Problem war, ich hatte den Suit nicht Das und ist hab dieser dann Glasraum gewesen, ne? Dieser genau Glasdurchgang, der dieser sowieso schon Tunnel. atmosphärisch war, ne? Dieser Tunnel, wo du gedacht Und hast, fuck. ich habe den weggesprengt, bin in dem Wasser und denk, scheiße, ich kann mich kaum bewegen. Hab gedacht, oh Gott, hab mich probiert da Ja. durchzukämpfen mit allen Mitteln und nachher aufgegeben, woanders weitergesucht. Und dann natürlich, wie man den Suit bekommt, war sowieso abgefahren in diesen in dieser geisterhaften Umgebung, wo alles Genau. erst so lahmgelegt war und dann dieser eine Boss, das war schon Der ziemlich. Boss war, genau, zu dem man auch nur als Morphball gekommen ist. Genau. Der Boss war wirklich ziemlich cool. Und all diese vielen Szenen, also dass man zum Beispiel in einen neuen Bereich gekommen ist und es war so heiß, dass man quasi gestorben wäre, wenn man länger drin verbracht hat. Und als man dann den neuen Anzug hatte und dann dort rein konnte und Eine komplett neue offene Welt steht genau. einem zur Und die Verfügung. Story war auch, also auch wenn ja durch Textboxen quasi nichts erzählt wurde, aber dieser Opening Screen. Die Musik ist ja sowieso Das Gänsehaut gewesen auf sowieso. dem Der Opening Screen. komplette Dann dieses Soundtrack war Metroid, auch. dann dieses witzige Geräusch, kann man auch gerne einblenden. Und dann, als man dann durch diese Forschungsstation, so jetzt habe ich es, gegangen ist, und dann lagen im Prinzip Leichen auf dem Boden. War man gar nicht gewohnt von einem Spiel. Und dann kam der Ridley direkt und man konnte ihn einfach nicht besiegen und er hat dieses Metroid-Baby geklaut und... Jeder hat sich wahrscheinlich die Frage gestellt, kann man ihn doch irgendwie besiegen? Kann man irgendwas machen? Genau, das war wirklich so, ja. Der erste Moment war sowieso das Genialste, weil man hat gedacht, oh scheiße, ich gehe hier kaputt direkt am Anfang. Ich konnte das nicht glauben. Ich habe am Anfang wirklich gesagt, was für ein Scheißspiel. Also ich war eher überrascht, wie schwer das ist und dachte, oh Gott, was soll ich denn da machen und bin da in Panik ausgebrochen und als dann plötzlich die Sequenz kommt, dass er wegfliegt, alles nachher in die Luft fliegt, die Zeit läuft und ich muss da raus, haben gedacht so, ach du, das ist scheiße, das war so ein richtiger Mindfuck-Moment mal wieder, weil sowas kannte man einfach nicht von Spielen und ja, das war schon ziemlich beeindruckend, also das hat einen erstmal total weggehauen und danach der zweite Moment, wenn man dann mit dem Schiff auf dem Planeten landet und es ist erstmal ruhig und die Musik ist auch komplett so düster. Und es sind ja am Anfang auch gar keine Gegner da. Deswegen, und es ist erstmal komplett düster einfach nur und es ist nur so ruhige Hintergrund-Sounds. Das war schon ziemlich geil gewesen, da erstmal durchzulaufen. Ja. Und danach plötzlich geht es nur noch ab, überall Gegner. Und ja, der erste Boss war auch ziemlich abgefahren. Ach so, ja. Da habe ich auch gedacht so, oh mein die Gott, Statue, als ich danach raus wollte und der steht da auf. Ja. Danach habe ich bei jeder Statue Panik gehabt, dass die jetzt aufsteht. Und das kommt ja, glaube ich, noch mal einmal. Bin mir nicht sicher. Später, aber gegen Ende, bevor, also in diesem Gebiet mit der Säure, die steigt. Ja, ja. Auf jeden Fall, es war einfach nur, es hat nur seine Momente gehabt, die wirklich beeindruckend waren. Allein schon im Untergrund durch das Gebiet zu laufen, was viele aus den Vorgängerteilen eigentlich kennen, wo vorher das Mother Brain drin war, der Hauptboss, das war schon ziemlich cool. Also ich selbst kannte es zu dem Moment nicht, ich fand nur die Umgebung abgefahren, aber ich denke, jeder, der die Teile davor gespielt hat, der hat wahrscheinlich gedacht, so, ach du Scheiße, das kenne ich ja und ja, das war für die, glaube ich, noch beeindruckender. Genau, es ist ja eine Rückkehr zu dem Planeten, und das, wie du schon sagst, also allein dieser Öffnung, also dass man, dass es auch ruhig anfängt und dann kommt direkt Ridley und es gibt ja viele Spiele, die brauchen ein bisschen, damit man reinkommt. Die haben vielleicht auch einen schlechten Anfang, dass er zu langsam ist oder bei Super Metroid überhaupt nicht. Also man wird direkt in diesen fucking Endfight da reingeschmissen. Und ich habe es auch mehrmals versucht. Ich habe dann auch die Cartridge, also ich habe das Super Nintendo resettet und habe gedacht, komm, ich muss die doch irgendwie besiegen können. Vielleicht gibt es irgendeinen alternativen Ausgang, aber war ja leider nicht so. Und sowieso die Bosse, alles, also die Plätze, die Schauplätze waren atmosphärisch einfach. Und vor allem der Soundtrack, es gab in jedem Gebiet, man hat die Gebiete ja eindeutig erkannt, weil genau, die komplett unterschiedlich war. Der Aufzug erstens mal zum Gebiet hin, dann die neue Musik, die in dem Gebiet angefangen hat, die, finde ich, perfekt dazu gepasst hat. Ob es in dem... Vor allem, den man nie vergisst. Also deswegen, ich habe da... Die Musik war grandios. Ich habe als Kind so einen derben Ohrwurm von der ganzen Musik gehabt. Späteren Teilen tatsächlich dann eher schlechter. Also die Musik ist dann nie so hängen geblieben wie in Super Metroid. Ja. Bei Metroid Prime gibt es noch ein paar Ohrwürmer, aber... Bei Super Metroid war es wirklich... Da war jedes Lied war grandios. Genau. Es gibt eben, also es gibt eben diese Spiele, da hat man, da stimmt alles. Also es ist einfach so, Super Metroid ist wirklich ein Spiel, da stimmt alles. Das kann man auch heute noch super spielen und die Katze geht auf Tuchfühlung. Die soll jetzt nicht drauf hocken. Die verwandelt sich gleich in einen Metroid und dann saugt sie dein Gehirn aus. Wo wir da bei dem Thema sind, das war ja auch für ein abgefahrener Moment, wenn man ganz am Ende, Achtung Spoiler, ich glaube nicht, dass es jemand noch nicht gespielt hat, aber ja, man muss ja mal die Warnung geben. Der Endmoment, als dann der Metroid, der vorher klein war, nachher groß kommt und dich fast komplett aussaugt, nachher am Leben, dich nachher am Leben lässt und letztendlich noch rettet bei dem Mother Brain, das war ziemlich abgefahren. Also das hat mich auch als Kind total aus der Bahn geschmissen. Vor allem auch Mother Brain in dieser Gestalt. Man kann es ja von Bilder auch zu Super Metroid nur, dass es eigentlich ein Gehirn ist, aber dass es dann noch ein Panzerkörper gab dazu. Und man war so froh, dass man das Vieh endlich bezwungen hat und dann hat es zu diesem Superstrahl ausgeholt und dachte, oh fuck, was geht jetzt? Ich kann nichts machen. Was passiert jetzt? Und dann kommt dieses Baby im Prinzip, dieses Metroid-Baby und rettet dich und stirbt quasi bei diesem Versuch ja auch, muss man ja sagen, es opfert sich quasi. Und dann ist ja auch immer noch nicht Schluss, ne? Nach diesem Moment denkt man, okay, unglaublich. Beginnt eine neue, grandiose Musik, die und, perfekt genau. passt. Und dann muss man ja noch der Raumstation entkommen quasi, genau. bevor man wirklich die Endsequenz sehen kann. Fantastisches Spiel, also kann man nur so sagen, Super Metroid. Die Planeten entkommen. Ja. Genau, der leider dann gesprengt wird. genau. Ja, es ist auf jeden Fall großartig, aber jetzt genug eher mal kurz von der Story und dem ganzen, den Momenten des Gameplay, hat ja, da kam das Metroidvania-Gameplay eindeutig zum Vorschein. Ob es die Upgrades war, wie wir bereits schon gesagt haben, aber es war auch, finde ich, von seinem Spielfluss her grandios. Zumal du auch viel, es gibt zum Beispiel zwei Orte, wo du ja. Sachen lernst, die dir eigentlich nie richtig gesagt werden. Ach so, du meinst zum Beispiel durch dieses Tier. Genau, ja. durch diese Tiere, wo du zufällig dann da hinkommst, ja. indem du erforschst und plötzlich kannst du den Walljump, den kannst ja. du eigentlich schon die ganze Zeit, aber du weißt es nur nicht. Und das war ziemlich cool, weil dadurch hat sich auch eine neue Möglichkeit eröffnet, zu der man an bestimmten Orten relativ gut irgendwo hinkam. Ja. Und es hat das komplette Spiel dadurch anders gemacht. Heutzutage, wenn man es kann, macht man es von Anfang an, mogelt sich bei manchen Stellen durch, wo man eigentlich noch nicht hinkommen sollte. Aber das war schon ziemlich cool gewesen. An sich war es die Erkundung der Karte. Speichersystem gab es natürlich. Früher waren ja Spiele, viele genau. Spiele so, dass man Batteriespeicher, ja. dass man komplett am Stück durchspielen musste. Da war es halt cool gewesen, abzuspeichern. Man konnte da weitermachen, wo man angefangen hat. Das war halt. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt heute, also nicht das Speichersystem, sondern die Tutorials, dass man quasi eine Textbox durchlesen muss und man denkt sich, oh, ich will jetzt endlich spielen, möglicherweise geht das Tutorial noch eine halbe Stunde oder eine Stunde und hier gab es einfach kein Tutorial. Man musste dem Tier zugucken, es war quasi ein fließender Prozess und man hat es nachgemacht und es hat vielleicht fünfmal nicht geklappt, aber man hat es immer wieder versucht. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel für Game Design oder generell, wie man eben, dass man selbst die haben sich Gedanken gemacht, die haben sich gedacht, okay, wie bringe ich dem jetzt bei, dass er da das machen muss, weil anders käme er ja gar nicht auf diese Idee. Das schlicht learning genau. by doing. Man hat es selbst genau. irgendwie gemacht, hat eine kleine Hilfestellung gegeben, aber was ich bis heute immer noch nicht weiß, ja. wie man es schafft, sich in diesen Ball zu formen, der dein Leben auffüllt, wo du, glaube ich, von deiner Munition verbrauchst. Ah, okay, das ist dieser Trick. Das, ja, weiß das ich ist mit heute. Dieser Bombe, ja. Das hat man aber nur gesehen, wenn du im Hauptmenü laufen gelassen hast und dieses typische Video danach abläuft, ja, wenn du lange ja. nichts machst, genau. Und da hat man das gesehen, man dachte sich die ganze Zeit, wie macht man das, wie kann ich das machen? Das ist übrigens an den späteren, also wir kommen gleich zu Fusion, zumindest mein persönlicher Kritikpunkt, dass dort nämlich die Features oder generell man natürlich eine Story eingeführt hat. Man wurde relativ oft durch Textboxen für mich aus der Atmosphäre rausgebrochen und bei Super Metroid eben komplett gar nicht. Also man ist in dem Spiel einfach drin. Es kommt kein Dritter, der dich da rausholen kann. Außer die Freundin vielleicht, aber man wird einfach durch nichts rausgerissen. Wenn man es mit Kopfhörer spielt, noch mehr. Und bei Fusion ist es eben so, muss man aber auch sagen, es ist vom selben Team, vom Super Metroid Team, es ist auch chronologisch der letzte Teil und ist auch ein bisschen linearer an sich. Ich hatte Fusion auch gespielt, kam aber an irgendeiner Stelle nicht mehr weiter, deswegen habe ich es nicht zu Ende gemacht, das war aber früher gewesen, muss ich mal noch nachholen. Ich fand, an sich finde ich ja Story nicht schlimm, Text auch nicht, stimmt. Aber wenn es zu viel ist, weil du hast ja wirklich einfach nur zu viel Text gehabt. Es ja. gab zu viele Gespräche, ständig mit der Textbox und das hat einfach wirklich, wie du schon sagst, einen Spielfluss rausgenommen. Gerade bei diesem Erforschen, man will selbst entsprechend bei Metroidvania erforschen, sehen, was es da so gibt. Richtig. Natürlich in der heutigen richtig, Zeit, richtig, wenn es richtig. Irgendwie, ich weiß nicht, noch so kleinere Sequenzen oder so also Einlagen sind, da ist das ja nicht schlimm. Aber sobald du da stehst und dann wird eine Textbox eingeblendet, du bist nur am Weiterdrücken den Text ja. und am Lesen, dann macht das Ganze kaputt. Ich will gar nicht so sehr auf Fusion rumhacken, weil es immer noch ein sehr, sehr guter Teil ist. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich spiele es aktuell auch wieder auf der Wii U, auf der Virtual Console. Ja. Was mich aber daran gestört hat, ist eben, dass bei Super Metroid, so, man landet auf diesem Planet und man ist komplett auf sich allein gestellt. Das heißt, man geht entweder nach links oder nach rechts. Nach rechts merkt man schnell, geht nicht weiter, ja. Dann geht man nach links. Und so läuft das ganze Spiel ab. Man versucht selbstständig, guckt man, was ist auf diesem Planeten los, wo kann ich was machen. Und bei Fusion ist es ja so, dieser fucking Computer, sagt einem, bitte gehe hierhin, dort ist ein Rohrbruch, behebe ihn. Und der Computer, der ironischerweise Adam heißt, was eben zur Story dann auch einen Hintergrund hat, wobei der Computer heißt nicht Adam, Samus nennt ihn nur Adam, weil der Computer witzigerweise an Adam erinnert, also ein anderer Charakter aus dem Metroid-Universum. Aber das hat mich total gestört, weil ich dachte, ich will selbst erforschen, ich will nicht, dass du mir sagst, ich muss da oben hingehen, weil dann weiß ich ja, dass ich da oben hingehen muss. Vor allen Dingen weiß man, dass man dort was Neues bekommt wahrscheinlich und damit kommt dann wieder woanders hin. Das war wirklich, was das war aber dann blöd. Wieder gezeigt wird, wohin man bekommt. Ja. Das Einzige, was einem nicht gezeigt wurde, war, wenn es Orte waren mit kleineren Upgrades oder sowas, die man findet, ein bisschen mehr seine Raketenmunition auffüllen oder ähnliches. Das war es aber. Ansonsten war die Erforschung komplett linear in dem Prinzip und das finde ich halt schade, weil das macht das Ganze kaputt, weil Metroidvania heißt einfach frei erforschen. Jeder definiert es ja anders, also für mich zumindest heißt es das. Und das war schon schade, weil es hat einiges kaputt gemacht, aber es war trotzdem ein schlechtes Spiel. Man sieht aber auch hier bei der Story, dass das Metroid Baby kommt auch wieder vor, in dem Sinne, weil die Zellen, also ganz am Anfang wird Samus ja durch so einen X-Parasit befallen und hat quasi null Überlebenschance. Und sie wird letztendlich durch das letzte Serum, glaube ich, von dem Metroid-Baby gerettet. Also man injiziert ihr quasi Metroid-Zellen damit und merkt dann, okay, das X-Parasit wird zersetzt. Sie verliert dann zwar ihren bekannten Suit, aber sie hat überlebt, was natürlich ein Wunder ist. Also das Baby hat dann auch wieder eine Rolle gespielt. Und dadurch, dass es eben der chronologisch bis jetzt letzte Teil ist, ist das dann eben der Abschluss. Bei Other M gab es eben dann auch, das ist ja die direkte storymäßig Nachfolger zu Super Metroid. Dort geht es eben darum, dass ihr dann eben dieses Notsignal namens Baby's Cry hört, weil es sich eben anhört wie so ein Metroid-Baby-Schrei, dem sie folgt. Also ich bin mal gespannt, was sich da auch noch entwickelt, storymäßig, weil es dreht sich ja im Prinzip alles um dieses Metroid-Baby, wenn man es so nimmt. Ich denke, wir können noch ganz kurz drauf eingehen. Zero Mission, wie gesagt, das ist das Remake des ersten Teils. Sollte man auf jeden Fall spielen. Weil es besser ist natürlich wie das Original, hat natürlich eine einigermaßen passende Grafik, hat auch ein bisschen eine Erweiterung, ist allerdings trotzdem sehr, sehr kurz, aber das war der erste Teil eben auch. Other M ist eben ein Mix aus 2D und 3D, wurde halt co-produziert mit Team Ninja und D-Rockets und haben halt probiert, in 3D-Metroidvania zu machen. Ja. Ich fand den Ansatz eigentlich nicht schlecht. Grundlegend war es ja 3D-Grafik, 3D-Umgebung. Entsprechend trotzdem war es begrenzt gewesen. Man konnte nicht so frei 3D rumlaufen wie bei anderen Sachen, wie bei anderen 3D-Spielen. Also weißt du, was ich meine? Du hast nicht freie, okay, mit der Sicht. Es gab eine Mischung zwischen Wii, bezüglich der Ego-Perspektive, man konnte ja entsprechend, wenn man die Wii auf dem Bildschirm gehalten hat, diese komische Ego-Perspektive nutzen, was viele halt cool fanden früher bei der Prime-Reihe, die hauen wir später an. Und es war halt ein Ansatz, ein Versuch. Ich glaube, das Metroidvania-Genre ist nicht dafür geschaffen, in 3D umgesetzt zu werden. Und wenn, dann muss jemand mit einer guten Idee kommen, weil bis jetzt hat es noch nicht funktioniert. Gut, ich darf jetzt einen Spruch sagen, aber das reden ruhig weiter. Ja. Zumindest ist das meine Meinung. Ich würde mir gerne eins wünschen in 3D. Mhm. Eigentlich sind es ja nur die grundlegenden Elemente, die das Spiel beinhalten muss. Somit dürfte es eigentlich kein Problem sein. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat das 2D trotzdem irgendwas, was dem 3D nachher gefehlt hat. Und vor allen Dingen, es war irgendwie, man hat gemerkt, es war das Team, wo Ninja Gaiden gemacht hat, weil es hat sich so ein bisschen, finde ich, so eine Richtung gespielt. Es war schnell, schnellere Bewegungen, es war zwar ganz cool gewesen, Samus mit abgefahrenen. Ich fand auch tatsächlich, großer Kritikpunkt an mir, an dem Gameplay, Samus hat sich zu schnell gesteuert, zu flott. Sie war nicht so träge wie in älteren Spielen. Also das hat mich ein bisschen wirklich gestört. Das wirkte alles so hektisch. Das war halt auch ein Kritikpunkt von meiner Seite. Ansonsten ist es ja ein klassisches Zwei-Lager-Spiel. Also die einen finden es super cool. Deswegen lassen wir es mal so im Raum stehen. Genau, also müssen wir auch nicht näher drauf eingehen. Ich kann aber dazu sagen, also als ich das erste Mal diese ganzen CGI-Videos gesehen habe, war ich auch so geflasht, habe gedacht, oh, das wird das beste Metroid ever und es schließt auch noch an Super Metroid an. Fand aber den Perspektivenwechsel einfach nicht so gut. Also mir persönlich hat es einfach nicht gefallen. Und es war auch eben, dass es eben oft durch eine Cutscene unterbrochen wird, was grundsätzlich kein Problem ist, aber bei Metroid-Spielen stört es mich halt schon extrem. Was mich an dem Spiel noch gestört hat, waren die Umgebungen. Es war nicht so grundlegend. Richtig, genau. Es war nicht dieser extreme Übergang wie bei dem anderen. Du bist mit, das haben sie zum Beispiel bei Metroid Prime gut hinbekommen. Ja. Das war 3D und sie haben es trotzdem gut hinbekommen, diesen Übergang durch diesen Aufzug, den man kennt, darzustellen und letztendlich ist mal in einer komplett anderen Welt gelandet, konnte man komplett erforschen. Es gab andere Bedingungen. Richtig cool. Es war abgefahren. Sollen wir gerade zu Metroid Prime? Das hat ja auch, genau, ich wollte es gerade rübergehen, bei Adam N. hat es halt eben nur den Hintergrund, weil man eben eigentlich nur in Erforschungsstationen spielt, das ganze Spiel über. Es gab dann zwar die Sektoren, es war dann versucht so anzuhauen, grundsätzliche Limitierung. Es hat nicht funktioniert so richtig. Genau, aber im Prinzip, also wir können uns da jetzt auch ein bisschen kürzer fassen, einfach aus dem Grund, weil es ist ja auch kein Metroid-Podcast, sondern es ist ein Metroidvania-Podcast. Aber um auf das Argument einzugehen, es gibt nur 2D-Metroids, Vanias oder es gibt kein gutes 3D-Metroidvania. Ich nehme es wieder zurück. Ich weiß, für mich ist die Prime-Reihe das beste Beispiel, wie man ein Metroidvania in 3D umsetzt, weil es gibt auch diese Kachelgrafik eben in 3D. Die gibt es genauso in Metroid Prime. Und ich fand, dass die Metroid Prime-Reihe eben dieses Erforschen so genial umgesetzt hat, Und genau diese mit dieser 3D-Welt gespielt hat, weil das war das Einzige, was man quasi noch neu einführen konnte. Die 2D-Teile ist man ja gewöhnt gewesen im Prinzip. Man wusste, okay, an der Wand kann man vielleicht irgendwas freibomben, da kann ich reingehen. Aber bei einem 3D-Spiel habe ich so viel Potenzial noch Neues, wo man was verstecken kann und wo man dann sucht. Und das hat die Prime-Reihe auch wieder perfektioniert und das hat mich dann auch so reingezogen, vor allem, weil man endlich wieder alleine war. Man war endlich wieder fucking allein und ich habe mich auf diesem Planeten verloren gefühlt und habe gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wohin es geht, was geht hier ab. Sehr, sehr gut. Also ich fand, dann nehme ich meine Aussage zurück, ich Prime 1, als ich das musst so gespielt habe. Musst du ja nicht, ist ja deine Meinung. Nee, du hast mich halt daran erinnert. Als ich Prime 1 gespielt habe, war ich am Anfang erstmal skeptisch, weil es ein Ego-Shooter war. Ich dachte, okay, wie soll das funktionieren? Ja. Aber ich fand es erstmal abgefahren, in dem Anzug zu stecken. Das war geil von der Wirkung her, die ganzen Displays, die ganzen Anzeigen. Dadurch hat der Hut eine ganz andere Bedeutung gehabt, weil er war logisch. Man konnte sich wirklich denken, okay, Samus hat vielleicht wirklich einen Hut mit ihrer Munitionsanzeige und keine Ahnung was in ihrem Anzug drin. Und allein schon bei Lichteffekten, wo sich das Gesicht von ihr gespiegelt hat, das waren geile Effekte. Und die Regeneffekte, wenn es auf den Beisor quasi geregnet hat und die Tropfen runtergeflossen sind. Ich hatte es komplett an Super Metroid erinnert. Am Anfang die Station, danach musste man auf Zeit flüchten. Das war Absicht. Und letztendlich nachher auf einem Planeten. Komplett alleine, fängt an zu erforschen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, nachher, ich bin bei Super Metroid, irgendwie nur in 3D. Es war halt schon ziemlich geil. Das ist übrigens der, viele sagen eben, es ist ein Remake von Super Metroid. Also ist natürlich keins, aber man merkt, die haben sich komplett daran orientiert. Und, was ja nicht schlecht ist. Ne? Die Musik fand ich auch gut. Also sie haben sich gut daran gehalten, dass wirklich jedes Gebiet, wo du mit dem Aufzug hin bist, seine eigene komplette Musik gehabt, die das komplette Gebiet ausgemacht hat. Die Musik, die im Ohr geblieben ist, entsprechend, du konntest zurück auf dein Schiff, dort wieder speichern, dein Leben auffüllen, konntest überall erforschen, wie du schon gesagt hast, es gab jede Menge Upgrades und es waren nicht nur so, es waren die gleichen Upgrades wie bei allem anderen auch, es waren neue Suits, genau, es war der Grappling Beam, der, genau, es war einfach nur ziemlich abgefahren, weil es war aber genau das gleiche wie Super Metroid, nur in 3D und ich muss sagen, das haben sie echt gut gemacht. Den zweiten Teil fand ich nicht so beeindruckend. Das stimmt. Es war nicht schlecht, aber es war irgendwie bizarr. Und der dritte Teil war dann auch später. War durch die Wii-Steuerung fand ich super geil. Das auf jeden Fall. Und dort haben sie ja wiederum Story eingebaut, also mehr. Allerdings fand ich es dort richtig perfekt, weil es waren wirklich nur Audios. Man hat nur, außer am Anfang die Zwischensequenz, es gab wirklich nur Funksprüche, wo man es gehört hat. Das war dann halt wirklich extrem cool. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber die Prime-Reihe, also das... Die hat gezeigt, wie ein 3D Metroidvania aussehen Ich hätte es nicht gedacht, genau, ich weiß, worauf ich nochmal hinaus wollte. Auf die Titelmusik. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich die Disc einlege und diese abgefuckte, geile Titelmusik von Metroid Prime Corruption, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich wieder das Feeling von Super Metroid, was die Musik angeht. Wow. Und der Titel kann ich noch bis heute hören und er ist einfach mega krass. Und das ist, haben sie echt gut gemacht. Und auch dieser Screen mit den Blutadern, wo das Ganze so, Wahnsinn. Es war echt gut. Hat Rare super gemacht. Retro, das neue Rare, ne? Hat das super gemacht. Ich hoffe, dass man irgendwann in naher Zukunft das Potenzial wirklich nutzt mit Virtual Reality, dass man noch mehr da reingehen kann. Weil das ist meiner Meinung nach, zumindest 3D gesehen, die Zukunft für Metroid, dass man das wirklich echt erleben kann. Haben wir jetzt tatsächlich geschafft, 45 Minuten nur über im Prinzip Metroid und den Begriff zu reden. Jetzt wollen wir doch eigentlich mal zu Castlevania kommen, nämlich den zweiten Teil, weswegen es Metroidvania heißt, eben aus den Begriffen Metroid und Castlevania. Oder Castle Void, den finde ich immer doof, den Begriff, aber gut, jedem das seine. Hier muss ich aber sagen, auf dem Nintendo habe ich das erste Castlevania gespielt. Es gab das, du meinst, erste, auf dem NES? Genau, auf dem Nintendo gab es doch das... Auf dem Nintendo. Ja. Ich finde es immer nur witzig, weil das ist ja klassisch. Man sagt immer, klar, auf dem Nintendo. Auf jeden Fall, ich habe auf dem NES das und entsprechend auch Simon's Quest gespielt gehabt. Genau, wir müssen aber den ersten Teil rausnehmen, weil das ist kein Metroidvania. Trotzdem... Simon's Quest ist ein Metroidvania, aber... Müssen wir es ja kurz anschneiden. Genau. Castlevania war am Anfang grundlegend einfach nur gewesen, man ist der Simon Belmont, also entsprechend der aus dem Belmont-Clan, genau, der den Dracula besiegen muss. Richtig. Macht seine Reise ins Schloss von Dracula und man kämpft sich halt überall durch. Es war grundlegend ähnlich wie Super Ghosts and Ghosts, Super Ghosts and Goblins. Genau, wobei eher dann zu der Zeit Ghosts and Goblins, also ohne das Super... Klar, ich habe halt, ja, da merkt man wieder, was ich gespielt habe. Ja, klar, das ist halt so. Wir sind halt die Generation Super Nintendo. Auf jeden Fall ähnlich in dem Prinzip war es gewesen. Man hat eine ähnliche Kartenansicht gehabt, man hat sich durch die Stages gekämpft. Es war ein cooles Spiel, es war unmenschlich schwer. Ja, gut, das kennt man ja. Simon's Quest hatte mehr versucht, die offene Sache. Es ging schon mehr in Richtung Metroidvania, aber es war zu RPG-lastig. Was mich aber so extrem gewundert hat, dass man eben einen Heimkonsolentitel hat, mit Castlevania, was in dem Sinne relativ simpel war von der Struktur. Und dann bringt man einen Gameboy-Titel raus, einen Nachfolger, ein offizieller Nachfolger als Gameboy-Titel. Der ist nonlinear, hat eine Weltkarte und man kann quasi selbst aussuchen, wie man weiter fortschreitet und Simon's Quest nicht auch auf dem NES? Soweit ich weiß, nicht. Das war doch auch auf dem NES, das gibt's in Farbe. Ja gut, Gameboy Color, ne? Nee, aber... Es gab es auch auf dem NES, okay, es gibt gut. Das NES-Modul. Ich habe es halt auf dem NES gespielt, okay, deswegen. Ja. Ich kann aber auch sehen, dass ich mich irre, meiner Kindheit. Wir irren uns alle. Aber auf jeden Fall haben wir die gleiche Meinung. Ja. Wir haben das gleiche ja gespielt. Der Teil war halt, ja, der war Open World. Genau. Es war, ich hab da echt Spaß gehabt, das zu erforschen. Es hat jede Menge Spaß gemacht im Prinzip früher. Vor allem, wenn Nacht wurde, wurde es gefährlicher, schwieriger. Aber wenn man hat zu schnell wieder alles verloren, musste wieder neu sammeln, Herzen, man musste sich ständig kämpfen, farmen. Aber das Problem war einfach nur dadurch, dass es die Zeit war, wie schon mal erwähnt. Ja. Man musste sich die Beschreibung durchlesen, bis man überhaupt mal das verstanden hat, wie es geht. Woher soll ich wissen, dass ich mich in eine Ecke an der Mauer ducken soll, bis ein Tornado kommt, der mich wegträgt? Das war halt solche Sachen das gewesen. Es war halt schwierig. Ich habe es nie durchbekommen, aber ich habe es gerne gespielt. Ja. Aber viele hassen es. Ja, es gibt ja solche Frustmomente, aber manchmal verbindet man mit solchen Frustmomenten eben auch was Positives. Ja. Es war auf jeden Fall mal was anderes, ein interessanter Versuch. Definitiv. Ich meine, die Story hat es auch schon angeboten. Also man musste ja 5 Körperteile von Dracula finden, um ihn endgültig quasi auszulöschen. Ja. Ist ja klar. Und man kann eben diese fünf Körperteile nonlinear dann eben quasi finden. Das hat ja schon das Spielprinzip dann eben ausgemacht. Es war aber kein Metroidvania, weil ich finde, es war sehr RPG-lastig. Die Items, die du gebraucht hast, das waren nicht Fähigkeiten, die dir einen Doppelsprung ermöglicht haben oder irgendwo anders hinzukommen. Es war eher so auf die RPG-Schiene. Genau. Driftet. Also ich habe mich jetzt auch nur an verschiedenen Listen orientiert, um mal eine Titelanzahl hier in den Podcast mit reinzubringen. Aber ich stimme dir natürlich absolut zu, wo wir wieder bei dem Begriff Metroidvania sind. Was ist das eigentlich? Das definiert vielleicht jeder für sich anders. Manche sagen ja auch für sich persönlich, für mich ist es kein Metroidvania, wenn es diese Kachelkarte gar nicht gibt. Und viele Spiele, die Metroidvania genannt werden, haben ja diese Kachelkarte gar nicht. Genau. Aber dann kam wirklich, wir haben es ja ganz am Anfang vor 40 Minuten mal angeschnitten, Symphony of the Night, und ich habe es mir vor kurzem im PSN-Sale gekauft wieder. Wenn man es einlegt, erstens das Opening. Das Opening, man spielt quasi, wie heißt der, Dracula X, also der Super Nintendo Teil. Genau, Vampire's Kiss. Man spielt das Ende und man muss Dracula nochmal besiegen. Das war sowieso ein abgefahrener Moment. Und man merkt in dem Moment, okay, das ist das Gameplay, das traditionelle Castlevania-Gameplay, und auf einmal spielt man Alucard, ist schneller, man kann ganz anders sich bewegen, und man sieht auch einfach, okay, das ist jetzt Next Generation Castlevania-Shit. Da haben sie wirklich gedacht, was können wir machen mit Castlevania? Abgefuckt. Es war halt allein schon der Moment, wenn du anfängst mit Richter und es kommt Richter, abgefahrene Musik fängt Namen. An. Das war so geil, die Musik, abgefahren einfach nur. Auf jeden Fall, es war großartig, das hat mir echt gut gefallen. Und man rennt halt da hoch, obwohl ich sagen muss, man war nicht schneller mit Alucard, nicht unbedingt. Okay. Weil der Richter konnte laufen, der konnte den Slide auf dem Boden, der konnte Tausende von Tricks, die man natürlich nicht kannte, weil man nicht wusste, wie sie gehen. Man musste selbst ausprobieren mit irgendwelchen Tastenkombis. Und mit Alucard konnte man den rückwärts laden. Genau. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, warum darf Nintendo die eigentlich nicht verklagen? Weil wenn man das erste Mal diese Karte aufmacht, es ist ja wirklich, es ist eins zu eins diese Metroid-Karte, ne? Es war auf jeden Fall erstmal auch, wie du schon sagtest, ein geiler Moment, wo du auf einmal denkst, was passiert jetzt? Was ist das? Man hat Alucard und plötzlich rennt man da los und dann guckt man die Karte, das Schloss, plötzlich kommt auch noch der Tod, klaut einem alle seine Objekte, mit denen man saustark war, und fängt an, mit den Fäusten nur noch zu boxen. Obwohl es auch einen Trick gab, mit dem man das umgeben konnte. aber es war ziemlich cool gewesen. Man hat angefangen zu spielen, es war was komplett anderes. Es gab Speicherpunkte, dadurch allein hat man schon gemerkt, es ist nicht mehr das lineare Castlevania, wie es vorher war. Und man hat Fähigkeiten bekommen. Relikte, die eben neue Sachen ermöglichen. Spätestens ab dem Moment, wo ich mich in den Wolf verwandeln konnte, dadurch an andere Stellen kam, wo ich nur dachte, meine Güte, ist das geil, das ist wie Super Metroid. Genau. Hast du Super Metroid vor oder danach gespielt? Davor. Davor, genau. Okay, wie fast wahrscheinlich alle. Und ich meine, als man dann den ersten Moment wirklich diese Karte auch aufgemacht hatte, das war ja dann einfach schon dieser Moment, dachte man, okay, man hat sich an Super Metroid erinnert und auf einmal kamen diese ganzen Gefühle auch wieder hoch und man hat sofort mit dem Spiel, das Spiel hatte sofort 1000% Bonus gehabt. Allein dieser Gebietswechsel, ähnlich wie der Aufzug, gab es da halt immer diesen Zwischengang, wo der danach übrigens komplett musiklos war. Genau, und danach kommt eine ganz andere Musik, neues Gebiet, sieht komplett anders aus, ganz anderes Gefühl. Und man dachte nur, geil, wo bin ich jetzt? Und jetzt erforschen wir mal. Dieses kleine Schloss, was... Das war schon ziemlich abgefahren. Und vor allem, wo wir gerade bei Musik waren, der Soundtrack war grandios. Das ist einer der geilsten Soundtracks, die es gab, fand ich. Ähnlich wie bei Super Metroid, die waren einfach nur grandios, die Lieder. Und jedes Lied hat totalen Ohrwurm verursacht und es war einfach nur unbeschreiblich gut. Also es ist für mich auch eins meiner Lieblingstitel. Generell bei allen Spielen. Ich habe Castlevania, glaube ich, ich weiß nicht, in wie vielen Exemplaren. Ich habe es vom Xbox Live Store. Ich habe es auf der PSP anhand von dem Aber, Spiel, wo man sich freischalten kann. Sega Saturn. Oh, da kommst du jetzt. Da wollte ich drauf kommen, weil die Sega Saturn-Version ist ja witzigerweise die beste Version des Spiels. Genau. Und vor allem, weil du auch Charaktere als unterschiedliche Charaktere auswählen kannst. Ich sag mal, der Charakterauswahlaspekt war ganz interessant. Es war auf jeden Fall cool. Aber man darf halt nicht erwarten, sowas wie mit Alucard, weil Maria und Richter spielen sich ja komplett anders. Ja, man konnte ganz normal das Spiel durchspielen mit den Charakteren, konnte ihre Fähigkeiten, ihre Sachen benutzen und man hat sich einfach durch alle Gegner, ich sag mal so wie die alten Castlevania-Spiele, einfach nur durchgekämpft durch alle Gebiete. Man hat keine Upgrades oder so großartig bekommen und daher war es natürlich mit Alucard am interessantesten, aber er war umfangreicher. Er hatte 2 oder 3, glaube ich, neue Gebiete. Eins davon war erschreckend klein. Das war ein kleiner Gang, durch den man laufen konnte, der nach oben ging, dieses komische Ghost Prison oder was es war. Ich habe keine Ahnung. Aber dafür gab es 1, 2 Gebiete noch mit einem Boss, der sogar am Ende kam, wo ein richtig geiles Remixed-Theme von einem alten Castlevania kam als Musik im Hintergrund, was natürlich auch abgefahren war. Fanservice. Und es war echt cool gewesen. Also die Version hat mir auch auf jeden Fall auch gut gefallen. Die habe ich mir, wie gesagt, deswegen extra geholt, um diese anderen Gebiete mal durchzuspielen. Und ich finde es einfach geil, das schön verschweißt noch im Regal zu haben. Egal jetzt vom Sammelpunkt her, das Spiel ist es ein Millionen wert. War halt einfach nur großartig. Also es hat das Genre so ein bisschen erst klar gemacht, glaube ich. Dadurch haben Leute dieses Genre erkannt, gedeutet oder kreiert. Ja. Und von da ab an gab es natürlich auch einige, die es probiert haben auf die gleiche Schiene. Aber sollen wir erstmal noch auf die Game Boy Advance und die S-Titel gehen? Genau, weil das wollte ich nämlich dazu sagen, weil das hat nämlich auch das Castlevania verändert. Genau. Weil das war ja im Prinzip dann, sage ich mal, ein Experiment. So, und auf einmal haben die gemerkt, wow, das Spiel verkauft sich wahrscheinlich nicht nur relativ gut, sondern es, also die Verkaufszahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es hat halt eben in der Presse wurde es ja wirklich abgefeiert. Das war das neue Castlevania dann gewesen. Genau. Ich sag mal, das war Castlevania. Und dann kam ja wirklich, jedes Castlevania war eben so Circle of Moon, Harmony of Dissonance, so Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow, also diese Trilogie. Portrait of Ruin, oh Gott. Ruin, genau. Ja, genau, Order of Ecclesia. Genau, mein Englisch ist gerade gestorben. So, das sind diese typischen Teile, die eben danach kamen, die man gespielt und die haben quasi erstens die Formula natürlich benutzt, nicht unbedingt weiterentwickelt, also jeder Teil hat immer so ein ganz klein bisschen hinzugemacht, also zum Beispiel Aria of Sorrow, ich habe es mir ja aufgeschrieben, hat dieses Tactical Soul System aufgenommen, genau. Dann gibt es später dieses Magical Seal System und man ist eben zu diesem Anime-Design rüber gewechselt, was eben viele Leute komischerweise abgeschreckt hat, kann ich nachvollziehen, vor der Hinsicht, dass Castlevania eben irgendwie immer westlich aussah. Klar. Kann ich nachvollziehen. Im ersten Moment ein bisschen komisch gewesen, aber das Spiel an sich war ja trotzdem großartig, aber zum Beispiel Order of Ecclesia hat ja dann nochmal was Neues probiert und nicht nur, sage ich mal, generell am Kampfsystem oder so geschraubt. Es hat ja dieses Glyph-System eingebaut, wo man halt diese Glyphen sammeln konnte und die haben ständig equipped was ganz anderes gemacht. Aber es hat auch eine offene Welt so ein bisschen gebracht, weil du verschiedene Gebiete hast, die du wählen konntest. Es war ein komplett anderer Ort, du konntest nochmal erforschen und hat so ein bisschen dieses Open-World-mäßige reingebracht. Zumal es auch ein Dorf gab, wo du dann mit den Leuten reden konntest und so kleinere Aufgaben. Es spielt auch witzigerweise nach Symphony of the Night. Und es wird oft beschrieben, dass es auch ein Mix ist aus Simon's Quest, also dieser Open-World-Charakter, und eben dem klassischen Symphony of the Night. Ja. Eine Sache, dieses Portrait of Ruin hat eben noch ein ganz anderes Szenario eingeführt, dass es eben im Zweiten Weltkrieg spielte, was ungewohnt war für die Reihe. Und man konnte mal Charaktere switchen, quasi auswählen, okay, ich spiele jetzt mit einem anderen Charakter. Mhm. Also die waren dann auch storymäßig so gebunden. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, die haben die Formel weiter gesponnen, aber diese Teile haben ja auch eben ihren Erfolg gehabt und waren auch in der Presse quasi sehr, sehr hoch angesetzt. Also gerade das Portrait of Ruin hat fantastische Kritiken gekriegt, geht quasi in dem Symphony of the Night Hype total unter. Ja. sie waren halt auch Handheld-Games. Es waren auch Handheld-Games, ja. Ich zum Beispiel setze mich lieber an meine Konsole und spiele das dann. Ja. Auch wenn ich die Handheld-Games gespielt habe und es auch cool war, sie überall spielen zu können, aber ich will es am liebsten auf meinem Fernseher. Es gab halt keinen Super DS, also wie früher den Super Game Boy für das Super Nintendo. Vielleicht, ich meine, es kommen jetzt ja für die Wii U, für die Virtual Console kommen jetzt ja Nintendo DS-Spiele raus. Gibt also Potenzial, dass man das natürlich auch draufbringen kann. Ich meine, wenn die ganzen Mega Man Battle Network Teile rauskommen können, dann können die auch Portrait of Ruin rausbringen. Was aber auch bei den ganzen Teilen gewesen ist, war auch die Musik. Die ist nicht immer treu geblieben, ähnlich wie bei Symphony of the Night. War es wirklich großartige Musik, großartige Soundtracks und da ist immer was so ein bisschen hängen geblieben. Man hat es einfach gern gehört und gern gespielt. In jedem Gebiet die andere Musik und es hat einfach gefallen. Merkt man auch langsam, dass quasi das Potenzial über die einzelnen Titel zu reden, so großartig sie sind, natürlich ein bisschen abnimmt, einfach daher, weil man ja auch schon merkt, okay, jetzt hat man die Formel erklärt, man hat quasi schon fast alles aufgezeigt anhand von den guten Titeln und so viel verändert sich dann auch gar nicht mehr, was jetzt dieses Metroidvania an sich angibt. Witzigerweise gibt es eben so viele, verdammt viele Titel, heutzutage auch von anderen Franchises, die das eben dann auch für sich übernommen haben. Sie haben halt Metroidvania aufgegriffen und ihr eigenes Metroidvania draus gemacht. Richtig, genau. Ich möchte kurz ein paar interessante auflisten. Ich habe einen witzigen Funfact gefunden, und zwar noch bevor Metroid überhaupt gab, 1984 auf dem Atari, gibt's das Spiel Montezuma's Revenge featuring Panama Joe. Und das gilt eigentlich so offiziell in der Szene als das allererste Metroidvania-Spiel. Und ich habe es deswegen im Emulator, ich habe kein Atari 2600 leider mehr, habe ich es gespielt und ausprobiert. Ja, ist okay, ne? Ich habe es noch nie gespielt. Ja. Kid Icarus kann man sich mal anzeigen. Wo es auch gibt. Icarus ist ja auch im Prinzip Metroid nur das mit Engeln. Das kannte ich, genau. Ja, das ist klar. Wonderboy 3 auf dem Master System, also quasi das NES-Pendant, ist auch so Jump'n'Run-mäßig, aber eben mit einer großen, frei begehbaren Welt. Und dort haben eben einfach dann auch, da gab es dann irgendwas, was eben den Zutritt blockiert hat. Es war aber auch komplett non-linear, aber es sieht eher aus wie so ein Super Mario als wie ein Metroid. Und jetzt kommen wir eben zu einem Teil, also ich bin ja ein großer Mega Man X-Fan und es gibt eben auf dem Handheld diese Mega Man ZX-Serie, was im Prinzip der Nachfolger zur X-Reihe ist und die hat diese Formel auch aufgegriffen. Also Mega Man ZX ist quasi in Metroidvania, es gibt komplett diesen Exploration-Faktor und man kann eben das dann ganz auch komplett erkunden und ist halt auch non-linear in dem Sinn. Wo wir eben bei den Franchises sind, ich meine, Mega Man X, beziehungsweise Mega Man an sich, ist ja auch eine Serie, die weiß nicht wirklich, wie sie sich weiterentwickeln soll. In 3D hat es nicht so wirklich geklappt. In 2D hat man ja angefangen, mit dem 9er und dem 10er quasi den Fans das zu geben, was sie wollen, eben ein klassisches Mega Man, aber so richtig weiß Capcom auch gar nicht, was mache ich mit der Serie. Es gibt auch die Fans, die Mega Man X wollen. Wie deswegen. Nicht? Genau, und deswegen finde ich ZX auch so traurig, weil ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber Spoiler. X ist ja damit offiziell Spoiler, offiziell begraben, weil X, ich will jetzt nicht sagen, bringt sich selbst um, aber er bereitet dem Ganzen ein Ende, weil er keine Lust mehr hat zu kämpfen. Irgendwann in der Storyline verschwindet ja Zero Z und quasi in dem ZX spielt man ja dann wieder Zero, der dann wieder auftaucht und man trifft quasi auf einen Geist, der dann X darstellt und der erzählt quasi Zero dann, okay, ich habe die ganzen Jahre über gekämpft, ich war alleine, du warst nicht da, ich habe das Kämpfen satt gehabt und hat dann quasi, wie gesagt, ich will nicht sagen Selbstmord begangen, keine Ahnung, das ist ja nicht genau definiert in dem Spiel, aber er ist auf jeden Fall, er weilt nicht mehr unter uns und das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung quasi für mich als Mega Man X-Fan und hat so irgendwie Neon Genesis Evangelion-Züge. Auf einmal muss ich dachte, okay, was macht man jetzt hier? Schon ziemlich krass. Es gibt natürlich viele Modern Takes, also ganz, ganz viele moderne Spiele, die natürlich diese Story, also ich will jetzt nicht sagen, Mega Man ZX ist nicht modern, aber Spiele, von denen man es nicht erwartet, dass sie eben diese Formel aufgreifen. Metroidvania, okay. Genau. Jeder kennt diesen wunderbaren Xbox Live Arcade-Titel Shadow Complex, der so aus dem Nix kam. Militärsetting, man schießt dann quasi auch mit Waffen rum. Und es war Metroidvania gewesen, es war als cool. Als ich es erstmal gespielt habe, habe ich im Prinzip innerlich geweint, weil ich habe schon so lange kein Metroidvania mehr gespielt und ich dachte, oh, endlich, es spielt sich so gut und es war wirklich... Es war auf jeden Fall ziemlich cool gewesen, mir hat es gut gefallen, ja. Aber es war halt auch kein Super Metroid oder Castlevania. Nee, es war kein Super Metroid. Es war trotzdem mal ein Metroidvania. Ich finde irgendwie, es war ein Metal Gear Solid X Super Metroid. Es war so das ganz stimmt. Obskur, also in Hinsicht von Charakterdesign und alles. Und Gegner, die auf eingetroffen haben. Dann darf ich hier noch was einschränken? Gerne. Sonst trocknen wir hier aus. Ich würde hier gerne zum nächsten Titel, den würde ich gerne übernehmen. Ach, sind wir schon soweit? Oder willst du, also ich weiß nicht, zu nee, Shadow? Wir sind tatsächlich schon soweit. Ja. Den Titel, den ich nie aussprechen kann. La Mulana kennen manche. Da gab es entsprechend früher, es war für Windows gewesen in Japan. Oh. Und dann kam später der Remake. Habe ich extra recherchiert, weil das wusste ich auch nicht. Ja. Und anschließend hat man die natürlich auch bei Steam gefunden und überall. Ja. Es war im Prinzip in Indiana Jones Setting mit Metroidvania. Sieht ja auch so aus, ne? Gameplay, ja. Genau. Und was ich an dem Titel aber sehr geil finde, er hat einen Schwierigkeitsgrad gehabt, der aus der Hölle kam, zum einen. Zum anderen war es Metroidvania auf ganz extreme Art und Weise, aber die Erkundung und Erforschung war ein komplett anderes Niveau gewesen. Man hat überall Schriften gefunden, irgendwelche Sätze, typisch auf Indiana Jones da gemacht. Du konntest ich hab's nie gespielt. Die konnte das man sich später, konnte man sich die auch, wenn man das entsprechende die Hardware für seinen Computer hatte, den du mitgenommen hast, konntest du dir auch die Sätze speichern, die Schriften, die du da gelesen hast, die musstest du halt übersetzen. Dafür brauchst du auch erstmal wieder was. Wenn du die übersetzen konntest, hast du verstanden, was drin steht und konntest die Rätsel lösen, weil das komplette Spiel ist gespickt mit Rätseln, Fallen. Cool. Und ehrlich. Daher war es eine andere Art von Metroidvania. Du hast zum Beispiel das Übersetzungsobjekt gehabt. Du hast verschiedene Fähigkeiten wie den Doppelsprung gebraucht. Aber in erster Linie musstest du auch die Rätsel lösen anhand der Objekte, die du nachher gefunden hast. Und dadurch hat es eine ganz andere Art von in Rätsel-Metroidvania eher gehabt. Weil es gab zwar natürlich auch Bosse, Kämpfe, wo du dann neue Objekte bekommen hast, die asozial schwer waren. Das war nicht mehr normal. Ich habe es immer noch nicht ganz durch. Ich bin immer noch dran, aber ich habe schon so viele Spielstunden reingesteckt. Ich hänge immer wieder. Ich lass mich immer, ich merke das immer, wenn andere Leute so begeistert von einem Spiel reden, dann lässt man sich immer so anstecken. Und das, was ich jetzt von dem Spiel so höre, hört sich halt einfach ziemlich grandios an. Also, wo ich denke, es ist wirklich mal interessant. Und wie so ein richtiges, knackiges Rätselspiel. Ja, aber trotzdem irgendwie Metroidvania. Ja. Man kämpft sich halt überall durch und ja, es war auf jeden Fall. Man weiß aber nicht, was einen erwartet. Das ist eben das, was ich finde, was dann sowas Gutes ausmacht. Man durch diese Rätsel hat auch eben verschiedene Levels, durch die man sich nachher porten kann, wenn man diesen komischen Kelch gefunden hat, an die bestimmten Speicherpunkte, wo jeder Level auch seine komplett eigene Musik hat, sein komplett eigenes Aussehen. Ja. Und dadurch kam das typische Metroidvania-Feeling auf. Verschiedene Waffen, Objekte, Ausrüstung, Fähigkeiten. Und es es hat aber von der Steuerung her eher so ein altes Castlevania-Feeling gehabt. Das heißt, wenn man, wie bei Castlevania auf dem NES früher, rennt, springt, wird in der Luft getroffen, wird man geradewegs in irgendeine Richtung runtergeschleudert auf den Boden. Man kann nicht mehr lenken, gar nichts mehr. Und genauso war es auch von der Steuerung. Wenn man rennt und einen Sprung macht, ist der Sprung genauso. Du kannst in der Luft nicht mehr umdrehen. Wenn du natürlich später den Doppelsprung hast, ging das. Und das hat das Spiel verdammt schwer gemacht. Ja. Aber es ist großartig. Also ich kann es nur empfehlen. Aber ich finde, noch ganz kurz, was ich halt bei dem Spiel hatte, war gewesen, ich habe es angefangen zu spielen, ich kam nicht klar und dachte so, oh Gott, das ist ganz komisch. Und dann, als ich erstmal rausbekommen habe, wie es funktioniert, und ich hatte einen kleinen Einstieg gehabt, ich habe die ersten Objekte gefunden und verstanden, wie es so geht, man muss sich wirklich damit befassen. Wenn man es gelernt hat und weiß, wie es geht, dann macht es jede Menge Spaß. Das ist ja auch größtenteils ein Problem bei solchen Spielen, ich meine jetzt erfolgsmäßig gesehen, dass viele Leute gar nicht mehr bereit sind, sich mit einem Spiel zu befassen, um irgendwas zu erreichen. Das heißt, ich will eigentlich fortschreiten unter, egal was kommt, ich will immer weiter fortschreiten, ich will jetzt nicht irgendwie philosophieren, mich reinarbeiten. Das finde ich ein bisschen schade, dass es heutzutage verloren gegangen ist und alles so simplifiziert wird. Aber ist dann eben auch, wie es halt immer so ist, ne? Alles wird einfacher und einfacher. Irgendwann sind wir nicht mehr fähig, uns selbst zu ernähren. Hast du das Sequel für Kickstarter mitbekommen, oder? Ja, habe ich mitbekommen, habe mich auch sehr darauf gefreut, aber will immer noch den ersten durchspielen. Aber der ist so unglaublich schwer, weil man hängt einfach. Ich bin mal gespannt. Der ist ja komplett gebackt. So, ich habe das Datum, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, ich Idiot. Für wann das angekündigt war, 2015 wahrscheinlich. Ich werde es mir auf jeden Fall machen, wenn es kommt. Also das klingt interessant, finde ich auch super. Ich meine, das war ja dann die Plattform, klassische Plattform. Da hätte wahrscheinlich kein Publisher oder irgendwas mitgemacht. Ist aber schade. Die Leute froh, haben echt gute Arbeit geleistet. Genau. Also es ist wirklich mal eine Beeindruckung. Es ist nicht nur eine normale Aufnahme, wie jetzt bei Shadow Complex von dem Spiel mit einem anderen Setting. Richtig, genau. Es ist sondern auch eine komplett andere Art von Metroidvania. Dadurch, dass das Spiel gespickt ist mit Rätseln und Sachen, und die du auch lösen musst, um weiterzukommen. Es gibt natürlich auch bei den Metroidvania-Games so kleinere Stellen, wo du überlegen musst, okay, wie komme ich da jetzt hin, wie komme ich da weiter? Aber das war so schlicht gehalten. Da musstest du wirklich deinen Kopf anstrengen. Du musstest erstmal die Umgebung komplett im Blick behalten, auf jedes Symbol an der Wand achten, auf jeden Text, den du wo gelesen hast, speichern, nachgucken, prüfen. Es war abgefahren. Also du bist quasi belohnt, also in ganz anderer Form. Also das klingt alles sehr toll. Interessant. Sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann gab es noch weitere, aber ich muss sagen, der nächste Titel kannst du gar nichts dazu sagen. Genau. War mir total klar. Ich überlasse es dir. Ich habe es auch nicht gespielt. Also zumindest nicht durch oder nicht länger. Ich habe es nur indirekt mitbekommen. Es war auch ganz am Ende des DS-Lebenszyklus. Und zwar für mich eins der besten Alien-Spiele überhaupt. Alien Infestation. Und es ist wirklich, wie soll ich sagen, auch wie Super Metroid, in dieses klassische, abgefuckte Gefühl. Die Atmosphäre war für einen Handheld-Titel unfassbar. Man war auch komplett auf sich allein gestellt, also zumindest gefühlsmäßig. Man hatte natürlich Mitstreiter später. Aber es war einfach düster, und wer die Alien-Filme kennt, es bietet sich ja auch an. Und es war eben dann noch eine, wie soll ich sagen, das, was Nintendo dann doch nicht machen kann. Ja. Es war wirklich auch extrem brutal in dem Sinne, und es hat einen verstört, wie halt ein Handheld-Titel dann noch im Jahre XY verstören kann. Also es war natürlich dann, es kann eben von, klar, 2D-Spiele gab es schon ewig, Und die Grafik hat dann einen auch nicht mehr vom Hocker gehauen, in dem Sinne wie früher in Super Metroid vielleicht. Ja. Aber dafür hat es eben eigentlich alles perfekt gemacht. Und es ist dann eben auch von Wayford. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ist auch so ein Entwicklerstudio. Ja, Gearbox, okay, von den Gears of War-Teilen. Ne? Aber das Interessante ist, dass es ja, die haben ja vor kurzem bestätigt, dass sie an einem Prototypen für einen neuen Handheld-Metroid gearbeitet haben. Okay. Und da weiß man ja, die haben da auch schon Erfahrung und verdammt gute Arbeit gemacht. War also von Nintendo eigentlich ein logischer Schritt. Woran es jetzt letztendlich gescheitert ist, wird man wahrscheinlich nie erfahren oder erst in 10 Jahren wieder, wenn irgendein Insider ausplappert. Aber also eine witzige Randnotiz. Ja. Klar, wir haben gerade eben ein Sequel erwähnt von La Mulana. La Mulana. La Mulana. Ich muss immer an Mulan dann denken, okay. Kickstarter ist natürlich prädestiniert. Ich meine, es jeder will immer ein neues Metroidvania. Das ist einfach so, wenn man überall sich unterhält. Jeder wartet nur darauf. Und was bietet sich besser an wie eine Plattform, wo man Geld bezahlen kann dafür, für das, was man will? Es gibt so viele Spiele dann dort, die eben diese Metroidvania-Formel nutzen. Und einer, der ursprünglich als totales Metroid-Rip-Off, man hat schon gedacht, okay, Nintendo unternimmt da vielleicht rechtliche Schritte, weil es teilweise wirklich 1:1 aus Metroid gerippt aussah. Das ist Ghost Song, A Journey of Hope. Das sollte auch demnächst erscheinen, ich glaube Anfang 2015. Und es ist eben auch 2D Metroidvania, ganz klassisch. Also es ist wirklich wie Super Metroid, wenn du siehst, die Gegner, alles erinnert einen an Metroid. Der Trailer hat mich auch direkt daran erinnert. Und da freue ich mich eben auch drauf, auch vor dem Hintergrund, weil man einfach sagen muss, Nintendo macht's nicht. Und wenn Nintendo es nicht macht, dann muss ich eben das nehmen, was ich kriege. Selbst wenn es sich jetzt herausstellen sollte, es ist ja nicht so, das weiß man ja mittlerweile, das sind keine Grafiken oder so geklaut worden, aber selbst wenn es ein 1:1 Rip-Off wäre, ich würde es eben spielen, einfach weil Nintendo es nicht macht oder nichts unternimmt. Ich hoffe ja immer noch, dass ein Metroid Prime 4, was mich weghaut, angekündigt wird. Genau, und schade, dass so viele Titel eben erst 2015 rauskommen, weil der nächste, der kommt für die PS4, das ist Axiom Verge. Hast du wahrscheinlich auch keinen Trailer angesehen oder sagt dir nichts. Ist auch ähnlich. Ist nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, eher so Contra ja. Meets Metroidvania. Also mit einer Figur, die eine Waffe hat. Erinnert sich aber auch von diesem, ich verbinde mit Metroid auch immer, wie soll ich sagen, dieses Mother Brain-Gehirn. Also weißt du, was ich meine? Dieses rote, pulsierende mit den Stacheln draußen. Das ist auch dort grafisch, wird eben viel mit diesen Stacheln und alles gearbeitet, in diesem Rotton. Und man denkt auch direkt, auch wenn es auf den zweiten Blick gar nicht so viel mit Metroid zu tun hat, denkt man sofort, okay, das ist Metroid. Bevor wir jetzt noch zu ein, zwei Dingen kommen, eine interessante Frage vielleicht an dich. Viele Leute, wenn sie ein Metroidvania machen, viele neue Spiele, orientieren sich eigentlich eher an Super Metroid, an Metroid, aber fast kein Titel, wo mir was sagt, orientiert sich eigentlich an Castlevania, an Symphony of the Night. Ich frage mich, warum eigentlich? Ist es irgendwie durch diese DS-Teile so überflutet, dass man einfach keine Lust mehr hat auf diese Castlevania, Metroidvania? Ich glaube einfach, das Setting hält auch nicht viel Raum dafür. Also Metroid war ja von seinem Setting her, da kannst du viel mitmachen. Bei Castlevania ist es grundlegend immer dieses Dracula-Schloss und keine Ahnung. Was willst du anderes mit so einem Schloss zum Beispiel machen vom Setting her? Das ist lässt nicht viel Raum übrig. Finde ich persönlich jetzt zum Beispiel. Sehe ich ähnlich. Ohne jetzt Symphony of the Night zu kritisieren oder ja. So, aber bei einem Sci-Fi-Spiel kann man eine ganz andere Atmosphäre aufbauen, finde ich. Und man kann andere Fähigkeiten, ja, Sachen, klar. Abgefuckte Sachen. Bei Symphony of the Night auch, aber ja. In einem bestimmten beschränkten Raum. Genau, weil du wirst kein Spider-Ball machen, sag ich mal. Weiß, was kann ein Vampir oder was für Fähigkeiten könnte er haben oder solche Sachen. Oder entsprechend bei den Belmonts, was will man da für Fähigkeiten machen? Ja, okay, er kann wie bei Twilight leuchten, ne? Die könnten vielleicht Doppelsprung und solche Sachen entsprechend machen. Es ist halt, sag ich mal, beschränkter irgendwie von seiner Art und Weise her. Ein Sci-Fi-Setting macht komplett offen. Da kannst du dir jede Sache ausdenken, die du möchtest. Man könnte vielleicht ein normales Setting auch so mit Personen entsprechend ganz normal nehmen. Ja, in einem Standard-Setting vielleicht. Ich weiß nicht, es ist schwieriger, glaube ich. Stimme ich dir zu. Ich habe zum Abschluss, sage ich mal, bevor wir endgültig zum Abschluss kommen, also noch vorher habe ich eine Liste mir hier aufgeschrieben, und zwar hat Game Trailers eine Top 10 gemacht. Top 10 der Metroidvanias, die nicht Metroid oder Castlevania sind, um das Ganze mal ein bisschen interessanter zu machen, wobei ich mit vielen gar nicht übereinstimme. Aber einer der Titel ist zum Beispiel Insanely Twisted Shadow Planet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch so Ich ein habe schon einen Trailer Indie-Titel. gesehen, aber ich bin gerade überrascht, weil vom Trailer her sah es nicht wie Metroidvania Stimme ich dir aus. absolut War zu. das nicht das mit diesem komischen, wo du da rumfliegen Ja, kannst doch. oder so? Ich habe die Kriterien in dem Video auch nicht verstanden. Sie haben es immer erklärt, aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Also Mega Man ZX taucht dann Ja. auch auf Muramasa, so. Ist das Muramasa The Demon Blade Ja, von der Wii? genau. Es hat eine offene Welt, aber was Ja. dem Spiel fehlt, ist, es gibt keine Fähigkeiten oder so, die dich irgendwo weiterbringen. Du Ich kannst. finde es auch zu simplifiziert für ein Ja. Metroidvania. Dann müsste man wirklich alles aufnehmen als Vor allen Metroidvania. Dingen die Spiele wie Muramasa und Odin Sphere und Ja. die haben ihre komplett eigene Art. Das ist was ganz Eigenes, finde ich. Kennst du Tombi? Tomba? Ich habe falsch geschrieben, aber es Ah, ist gut. Tombi. Nee, sagt mir nichts. Gibt es 1 und 2. Ist ein PS1 Jump'n'Run. Ja. Erinnert in erster Linie an diese 2,5D Jump'n'Runs wie Klonoa, Okay. falls du das kennst. Ich habe auch, also ich habe es nie gespielt. Ja. Ich habe, als ich mir die Videos angesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, das ist halt ein Jump'n'Run, ne? Ein 2,5D. Ist aber ein brutaler Insider, also Insider nicht wirklich, es ist schon bekannt, aber es soll wirklich richtig, richtig gut sein und hat eben dieses nicht-lineare Jump'n'Run, und man kommt an bestimmten Stellen eben nur weiter, wenn man bestimmte Fähigkeiten hat, und man kann auch Fähigkeiten erlangen. Hat ein ganz unverbrauchtes Szenario. Ich weiß nicht, ob du Adventure Island kennst von dem Super Nintendo, also dieser Ja. Höhlenmensch. So kannst du dir das vorstellen. So ungefähr ist es. Sehr, Okay. sehr interessant. Also solltest du da vielleicht mal anschauen. Gibt es, Krass, glaube ich, auch ja. im PSN, also zumindest in den USA. Noch einiges zu tun die nächste Zeit. Ja, wie immer, ne? Cave Story kennt ja auch Natürlich. jeder, ja. Das habe ich auch gespielt und fand es auch cool. Ja. Aber es war halt, ich finde, es war nicht so extrem fähigkeitenlastig, nur objektlastig, dass du ständig, du hast mehr durch das Durchkämpfen, durch die verschiedenen Gebiete. Man hat halt weniger von dem Umfang bekommen. Aber es war ein sehr nettes, schönes Ja, Spiel. Ich fand's ein gut. nettes Spiel. Also kann man so sagen, mich persönlich, ich habe es nie durchgespielt, hat mich nicht so motiviert, dass ich es durchspiele. Ufuria, Sag mir nichts. sag mal auch nichts mehr. Ich hab's, ist schon zu lange her, wo ich das Video gesehen habe, habe ich aber, glaube ich, als nicht relevant beachtet. Gut, Alien Infestation taucht da auch auf. Goonies 2, Habe ich schon mal vom Namen her gehört. ähnlicher Titel, Shadow Complex taucht natürlich auf. Und ganz neu, brandneu, Guacamele. Da kann ich auch mithalten. Ist ja auch sehr, sehr, sehr, sehr beliebt. Und Hast du es gespielt? ich hab's angespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einer derjenigen bin, Der das Setting nicht mag. genau, der sich vom Artstyle abschrecken gelassen Oh, hat. das ist so Was gut, aber das schade Spiel. ist, ja. Vor allen Dingen das Spiel ist ja Metroidvania. Ja. Zwar auch, sage ich mal, es hat vom Umfang her, von den Fähigkeiten her, hat es nicht sehr viel. Es hat grundlegende Fähigkeiten, die du bekommst, die es interessant einsetzt. Du bekommst ja in erster Linie verschiedene Schläge. Und die musst du nachher, ich weiß nicht, wie weit hast du gespielt? Ich habe es nur kurz gespielt, okay. 1,5 Stunden oder so. Dann habe ich gesagt, okay. Zum Beispiel verschiedene Schläge, einen Schlag, der nach vorne ganz weit geht, einen Schlag, der so nach oben geht. Und du musst diese Fähigkeiten nachher benutzen, um durch gewisse Gebiete durchzukommen. Das heißt, du springst zum Beispiel wo runter, machst dann den Schlag nach rechts an dem Hindernis vorbei, was über dir ist, so gesehen. Ja, ja. Und danach nochmal den Schlag nach oben, um irgendwo auf eine Platte drauf zu kommen. Und so kommst du durch bestimmte Gebiete später durch. Bedeutet das, also die Fähigkeiten erlernst du dann auch erst später oder hat das Hochschlag? Okay, gut, so ist es dann gelöst, ja. Gleichen Statuen wie bei Metroid. Was, das die gleichen Statuen? Ja. Ach, das habe ich gesehen im Video, wo ich gedacht habe, okay, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, da weiß sich der Entwickler einfach seiner Wurzeln, der bekennt sich einfach. Das ist eine Hommage einfach. Geilen Humor. Ja. Humor ist unglaublich in diesem Spiel. Zum einen, man sieht überall Anspielungen, ob es auf irgendwelche Memes ist, ob es auf irgendwelche Spiele ist, der, ich weiß nicht, Zelda, Mega Man, Mega Ombre haben sie ihn genannt und solche Sachen. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Ich muss das Spiel, ich hab's noch. Die Dialoge beinhalten sehr viel. Allein schon, wenn du das erste Mal auf so eine Statue triffst und dieser Typ, der dir das beibringt, und du machst die kaputt, wo er sich dann beschwert, dass er die sammelt und nicht viele von denen hat. Und im Hintergrund ist eine andere Statue von so einem Metroid sogar noch. Also man merkt schon, der hat richtig viel Humor reingebracht. Das ist und immer super. Bei Metroid gab es ja immer die tolle Musik, die kam, wenn du eine neue Fähigkeit bekommst. Musik. Ja, die Musik. bei dem Spiel kommt diese typische, ich weiß nicht, spanische, ich weiß nicht, was Musik, die kennt jeder. Und das in dem Moment muss ich immer lachen, weil der Effekt einfach nur so gut ist. Es ist wirklich sehr bekloppt, das Spiel, ziemlich genial. Die Bosse und die Dialoge sind grandios. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war mein Problem. Jetzt, wo ich es höre, würde ich wahrscheinlich sofort nochmal einsteigen. Nur ich verbinde mit dem Metroidvania, aber da bin ich einfach nur zu simpel gestrickt. Was Ernsteres, einfach. Das war der einzige Hintergrund. Tut dem Spiel dann eben nicht gerecht. Also ich lese dir nur die Lobeshymnen um Lobeshymnen, wenn ich überall unterwegs bin, immer die Leute, oh, das Spiel ist so toll. Und es gibt eine Fähigkeit, wo du dich in einen Huhn verwandeln kannst. Das ist ähnlich wie der Morphball. Ja, okay. Es ist halt auf jeden Fall ziemlich abgefahren, das muss ich schon sagen. Und ich habe es ja noch fieserweise kostenlos wegen dem PS Plus. Es setzt aber, muss ich halt sagen, Metroidvania ein bisschen anders um. Ähnlich wie es zum Beispiel Lamulana gemacht hat. Ja. Durch seine andere Art von Fähigkeit. Wobei ich Lamulana, auch wenn ich jetzt nicht mega gespielt habe, aber ich finde, durch die Rätsel bleibt es immer noch ein bisschen ernst. Auch wenn es farbenfröhlicher ist und so weiter. Nee, was ich jetzt meine, ist einfach nur die Art des Metroidvania. Und daher unterscheidet es sich wieder, weil es nicht solche simplen Fähigkeiten wie Doppelsprung sind oder so, sondern ist es ein ganz anderes Feeling, wenn du durch die Umgebung durch musst, wo du später durchkommst. Überwiegend ähnlich sind es dann farbige Wände, die du kaputt machen musst, wo du nur mit dem Einschlag kaputt machen musst, wie bei Super Metroid mit den Türen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein genialer Titel. Ich bin gespannt, was der... Ja. Es hat einen Koop. Wir müssen es mal im Koop durchspielen, wenn du es noch nachholst. Sehr gerne, ja. Gut. In Metroidvania, ja, das war auch mal so ein Tabu für mich, ein atmosphärisches Spiel Koop, aber es ist halt ein anderes Spiel, man muss sich drauf einlassen. Lass dich auf den Humor ein, das wird schon wirken. Mich würde interessieren, was der Entwickler als nächstes macht oder die nächsten Schritte. Ich meine, ist ja auch eine große Fallhöhe. Ich meine, er hat jetzt ziemlich viel Erfolg oder Zuspruch geerntet mit dem Titel. Ist ja immer schwierig. Schwierig, nochmal so ein humorvolles Spiel. Ja, ich weiß nicht, die Leute erwarten das wahrscheinlich, weil es von seinem Humor her wirklich unschlagbar war. Und ja. Ich würde den Podcast mit einer ganz interessanten Frage nochmal abschließen, weil jetzt haben wir eben über die Ist-Situation oder zumindest nahe Zukunftssituation geredet. Gibt's denn für dich ein paar Franchises oder Spiele, die du kennst aus der Vergangenheit, wo du denkst, okay, die passen verdammt gut ins Metroidvania-Universum, aus denen könnte man was machen. Als ich es jetzt mit Mega Man ZX gesehen habe, war es für mich eigentlich klar, zum Beispiel, also für mich ein klassisches Beispiel, ich bin der Meinung, dass das eine Mega Man-Reihe ins Metroidvania-Universum von dem Sinne super passt, weil das würde nochmal eine ganz andere Ebene dieser Spiele geben. Nur zusätzlich, weil für mich gehört Mega Man auch in den Arcade-Bereich, das heißt, ich kann kurz einsteigen und so weiter. Ich finde, da könnte man im Prinzip was draus machen, aber jeder verbindet ja schon mit Mega Man dieses Typische, das ist immer das Problem. Dass deine Stage, die du wählst, Dein Boss wartet da auf dich, du kämpfst dich durch die Stage durch. Und obwohl du bei Mega Man X ja andere Sachen, Fähigkeiten und so Sachen in dem Sinne ja bekommen hast, durch die neuen Schuhe oder also die, der Anzug, der sich ja verändert hat. Also ich weiß es nicht. Aber als Publisher musst du aber neue Zielgruppen erschließen machen, weil das ist ja das Problem, was Capcom hat. Auf die alten Fans können sie sich eben. Aber wie willst Geld du? Obwohl, das ja. Das war jetzt nur ein Beispiel. Klar. Ich denke schon, dass es möglich ist. Es wäre auf jeden Fall interessant. Stell dir Mega Man X einfach nur vor, es ist ja in dem Sinne schon noch linear, aber noch ein bisschen anders vor, dass du nicht in der Oberwelt, dass du nicht die Bosse auswählst, sondern dass du dich in der Oberwelt frei bewegst. Und, das wäre cool. Und dann so Sachen, so ähnlich Sachen wie im ersten Teil, diesen Helm oder das Hadouken, solche Sachen finden kannst einfach durch den Exploration-Aspekt. Also das ist nur meine Idee aber dazu. Andere Spiele, ich bin gerade am Überlegen, was... Ich bin auch am Überlegen. Das ist schwierig. Also mir wird... Ich habe viele Titel, die... Kann jeder gerne auch mal in den Comments oder so irgendwas oder irgendwo, wo man was schreiben kann. Wir werden den auf jeden Fall entsprechend auch posten auf der Webseite rahmenblas.de oder... wird schon veröffentlicht. Da, wo ihr ihn... Wo ihr ihn gerade hört. Genau. aber das würde mich sowieso mal interessieren. Es ist schwierig. Also die Frage hättest du mir vorher stellen müssen, dann hätte ich mir nämlich Gedanken machen können. Ja, hätte ich können. Ja, aber gut. Das ist interessant. Es gibt mit Sicherheit Titel, aber... Fallen dir denn klassische Franchises ein, die in 3D oder die jetzt den Sprung nicht mehr geschafft haben? Fällt dir da spontan irgendwas ein? Ich bin auch gerade mal legen. Sonic ist momentan in der Krise, aber Sonic kann man schon mal Metroidvania rausnehmen. Macht keinen Sinn. Ganz kurz noch was anderes ein wegen 3D. Hast du Castlevania 2 Lords of Shadows gespielt? Ja gut, ich hasse ja Castlevania in 3D. Auch wenn alle Leute die neuen Teile besser finden. Ich bin bei Game One Eddies Seite. Ich hab sie alle nicht gemocht, außer Lords of Shadow 2. Okay. Ich muss sagen, es war ähnlich wie Symphony of the Night vom Feeling her, weil du bist Dracula. Und es ist was ziemlich Geiles von der Geschichte. Alucard ist der Sohn von Dracula. Genau, es ist was Cooles von der Geschichte, weil sie halt zeigen wollen, wie Dracula auf eine andere Art entstanden ist. Und du hast ähnlich wie verschiedene Fähigkeiten und keine Ahnung was, obwohl das halt mehr so ein Hack-and-Slay-Element drin ist. Aber es ist auch so ein bisschen Metroidvania drin geblieben. Das ist aber total linear, oder? Du kannst auch offen erkunden, aber du weißt schon, in vorgefertigten, wie bei Metroid Fusion, da ist dein Körper. Okay, gut, dann muss man fair bleiben. Ne? Deswegen, es ist ein interessanter Ansatz, aber ich bin gerade überlegen, was gibt es denn sonst noch für Franchises, wo ich sagen würde, das hätte Potenzial, weil ansonsten ist es schwierig. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass neue Franchises das eben potenziell nutzen können. Ja. Ich habe nur gerade überlegt, weil mit Castlevania hat ja damals dann diesen Sprung gemacht von einem ganz anderen Spielprinzip auf das Metroidvania-Spielprinzip. Mega Man hat es mit ZX gemacht. Ich habe nur gedacht, vielleicht gibt es da noch ein paar andere Spezies, sag ich mal, die irgendwie hängen geblieben sind in ihrer in ihrem Standard, wo man anpassen kann. Aber mir fällt jetzt so spontan auch nichts an. Fußball-Metroidvania stelle ich mir gerade vor. Vielleicht im nächsten Podcast, wenn wir uns Gedanken gemacht haben und wir auf ein paar Sachen. Ja, machen wir eine Ergänzung. Genau, dann können wir ja kurz mal das Thema noch anschneiden. Ja, ich meine, eins der nächsten Themen ist ja ein Super Nintendo-Podcast. Da kommen wir wieder eine Sekunde zu sprechen auf Super Metroid. Genau. Und dann ergänzen wir das einfach. Gut, jetzt haben wir eine gute 1,5 Stunden geredet. Ja, genau. War zu erwarten. Wir haben uns ja noch kurz gefasst, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt ein großes Thema. Man kann viel reden. Jeder hat verschiedene Meinungen. Es gibt ja viele Titel, die wir nicht gespielt haben. Aber ich denke. Und wir haben jetzt, also ich glaube, wir verschrecken jetzt eine ganze Fangruppe, die DS-Teile so liebt. Aber wir sind ja auf die DS-Teile fast gar nicht eingegangen. Ganz kurz erwähnt, aber ich. Man kann es halt, und wir haben versucht, diese Kerne rauszusuchen. Die DS-Teile sind grandios, die wissen wir auf jeden Fall zu schätzen. Ich habe sie alle geliebt, die Teile, spiele sie gerne noch heute. Und es ist halt das klassische Castlevania, wie man es sich wünscht. Genau. Symphony of the Night. Es macht auch keinen Sinn, auf die einzelnen Spiele einzugehen und dann dort zu erklären, okay, das ist die Story, da macht man eher einen zielgerichteten Podcast. Die Änderungen haben wir ja soweit durchgehabt, aber grundlegend sind es ja Castlevania Symphony of the Night 1:1 eigentlich, bis auf die paar Änderungen. Aber es sind großartige Metroidvania-Spiele. Ich denke, wir haben vieles abfangen können. Und man muss ja auch noch sagen, wir blicken in eine positive Zukunft. was Metroidvanias angeht. Zumindest gerade aus dieser Indie-Szene. Ja, ich mag ja, ich mag Fall, ja diese ganze, ich bin ja kein großer Freund momentan von den ganzen großen AAA-Titeln ja. von Activision, Electronic Arts und Co. Ich es gibt weiß, wenige Spiele, Ausnahmen, aber absolut. Ich weiß die Spiele zu schätzen, es steckt auch Arbeit drin, wie in jedem anderen Spiel, aber mich interessiert mehr, was die ganzen Kickstarter-Projekte, die ganzen Indie-Titel, die auf Steam Greenlight kommen, da ja. sind so viele, wo die Leute innovativ sind. Und da merkt man zum Beispiel auch an La Mulana zum Beispiel, was die schaffen können für Einfallsreichtum in Metroidvania-Spielen zum Beispiel, wo sie das Genre nochmal anpassen. Und da bin ich gespannt, was auf uns zukommt. Gut. Yay. So, dann, das war's. Würde ich sagen, bedanke ich vielen mich. Vielen Dank fürs Einschlafen. Ich hoffe, ihr träumt jetzt was Schönes in der Zeit. Oder packt die Metroidvania-Titel aus. Genau. Und zockt eine Runde. Genau, aber bitte über unseren Amazon-Reflink, damit wir ein paar Cent verdienen dabei. Ja, nee. Hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, der Einstieg in den allerersten Podcast hat euch gefallen. Ist wahrscheinlich alles noch ein bisschen holprig, aber wie es immer so ist, ich hoffe, ihr gebt uns ein bisschen Zeit, bis wir da in die Podcast-Geschichte reinkommen. Jeder fängt mal klein an. Jeder wir fängt mal groß an. Helfen uns hier mit Mikros ohne Ende und wir hoffen, dass es für euch auf jeden Fall genau, interessant die war. Die Katzen sind schon mal eingeschlafen. Die sind jetzt ruhig. Ja, die sind jetzt ruhig. Wir hoffen, ihr nicht. Ja. Ja, ich bedanke mich auch nochmal entsprechend. Auf jeden Fall. Ich vielen Dank für die Möglichkeit. Ne? Ich bin mal gespannt, kein Problem. Was aus Rahmenblast wird, wir werden ja auf jeden Fall noch weitere Podcasts machen. Postcards? Ja, Postkarten kriegt ihr keine von uns, leider. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir groß genug sind. Ja. Nee. Und ihr habt endlich mal wieder was von dem Mr. Gavino gehört. Ja, genau. Ja. Mal gucken. Nach seinem ominösen Survival-Horror-Beitrag. Oh je. Okay. Über den reden wir lieber nicht. Ja, ein anderes Thema. Wir verabschieden uns, bedanken uns und ihr hört auf jeden Fall demnächst weitere Podcasts von uns. Ciao. Ciao.